Die Arbeit ist eine Sache der Ehre, eine Sache des Ruhmes, eine Sache des Mutes und des Heldentums. Ja, so ist die Arbeit eines Komödianten. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Wichtig ist dabei der latente politische Anstrich, um auf tribalistische Art und Weise die Blauen zu kreditieren. Wir, sie verdammten Blauen und ihre Missetaten. Grün ist ja so gut, rot manchmal auch. Blau ist aber das pure Böse, auch wenn manche von ihnen nur dumm sind. Schaut mal an, was die Blauen schon wieder machen. So weit, so gut, das stört ja per se so auch gar nicht. Brenzlig wird es erst, wenn ein Auftrag angenommen wird, ein Ruf zum Hören. Man den Brandstifter Feuerwehr nennt und auf die Gesellschaft loslässt. Die eigenen wahren Gläubigen gehen mit der Eloquenz eines Nichtspielercharakters ans Werk. Und das Werk, was ist es? Jedem des Seinen sein Gutismus. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Heiderabad. Guten Abend. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. War das jetzt ein Auszug aus irgendwas, Ebel? Das habe ich geschrieben. Okay. Ein Auszug aus Ebels gesammelten Werken. Nicht aus Biedermann wie Brandstifter oder so. Nee, ich dachte so, weißt du, da muss ich den Böbi mal ankauzen und weißt du, stellt sich doch dann immer hin und sagt, ich bin gegen Unterdrückung. Und dann denke ich immer, ich bin gegen Barbarei und Nötigung. Das ist was ganz anderes. Und dann, weißt du, und dann kann ich ihn nicht leiden. Und dann sagt er immer, die Blauen sind so böse. Und tatsächlich ist ja politische Comedy irgendwie das intellektuelle Fastfood, so, weil halt du lachst über die anderen und das war's. So, viel nachgedacht wird da nicht. Also 30 Sekunden Clips und dann eine Einblendung und dann Applaus klatschen. Also, Fernsehcomedy ist furchtbar. Ja. Fernsehcomedy ist nicht mehr existent. Ich meine, also, die machen zwar noch angebliche Comedy-Formate, aber die sind nicht mehr lustig. Also. Ah, doch, die sind schon lustig, aber du musst halt ein krasses Lagerdenken haben. Dann geht das schon noch. Und wenn du aber sozusagen in der Lage bist, mehrere verschiedene Blickwinkel einzunehmen oder vielleicht auch aus einem anderen Lager kommst, wie sozusagen der Hauptteil der Comedy-Schaffenden, dann kannst du halt damit gar nichts mehr so richtig anfangen, weil halt sozusagen die Hemmschwelle für schlechten Humor immer weiter herabgesetzt wird. Einfach nur noch so tribalistisch, guck mal, die Blauen sind doof, hahaha. Weißt du? Ich weiß ja nicht, wie die Zahlen sind, aber so eine Heute-Show kann ich mir nicht mehr so gut ziehen. Und ich meine, weißt du, wir haben ja auch unsere Blauen. Bei uns sind die Blauen die SJWs und Kulturmarxisten. Aber ich würde behaupten, dass wir sie noch ernster nehmen oder auch, ich weiß nicht, wenn wir uns drüber lustig machen, dass es noch mehr Gehalt hat, wie jetzt die Witze von einem Böhmermann. So. Ja, aber der Böhmermann ist schon ein ziemlich gutes Symbol für den Zustand der deutschen Humorlandschaft. Ja. MeToo wird nicht überleben, wenn wir uns nicht um die weibliche Toxizität kümmern. Ja, genau. Und zwar ist das hier ein Artikel, in dem halt es um die weibliche die Toxic Femininity geht, sozusagen. Und halt eben gesagt wird, dass halt Frauen auch ziemlich problematische Eigenschaften, so Verhaltensweisen aufweisen, wie zum Beispiel, dass sie halt denken, so wenn ich jetzt irgendwie Sex haben will, dann fordere ich das einfach ein, weil die Männer, die haben da ja sowieso immer Bock drauf und die sollen sich mal schön drüber freuen, weil für die gibt's ja eh nichts Besseres. Oder halt eben, dass sie dann so Spielchen machen, wie mal so tun, als wäre man vielleicht schwanger und dann mal gucken, wie der Mann so reagiert, ne, solche Sachen. Und darum geht's halt in diesem Beitrag, toxische Femininität. Ja, gut, fand ich auch Sachen damit entschuldigen, dass man gerade die Tage hat oder so. Ja, genau, das ist auch so ein Beispiel, ja. Also mir gefällt am besten, dass man den Mann droht, sich was anzutun, falls der einen verlassen will oder halt irgendwie meint, das wäre nicht mehr so toll. Das gibt so viele Sachen. Ich meine, das können Männer auch, aber Frauen tun es halt auch. Und das wird immer so ein bisschen ausgeblendet, wenn es um das Geschlechterverhältnis geht. Ja. Ja, oder Aber darüber ja. lügen, dass ja, die Männer irgendwie einem was angetan hätten, damit man eine bessere Lage in einem Unterhaltsstreit hat. Sowas macht doch keine Frau, niemals. Kavaliersdelikt, oder wie sagt man? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand die Silver Bullet verwendet. So, also, so wird es ja genannt, wenn die Frau den Mann der Pädophilie bezichtigt, das aber halt nicht stimmt. Die Silver Bullet wie bei einem Vampir, weil es in der Regel dann für die Person schlecht ausgeht. Also. War das mit dem silbernen Schwerwölfe? Ah, verdammt. 200 mächtige Männer verloren nach MeToo ihren Job. Ja, und die Hälfte davon sind wohl durch Frauen ersetzt worden. Yay, Applaus, progressive Vorankommenskultur. Es ist ja Ja. auch überhaupt nicht irgendwie, wie soll man sagen, so von Aktivisten, die versuchen in Kulturbetrieben, in Hollywood, in Medienunternehmen, die dort höher gestellte Positionen versuchen zu ergattern durch Anschuldigungen, die dann später schwerlich oder gar nicht bewiesen werden vor Gericht. Das ist normal. Also daran sollte man sich gewöhnen, weil weißt du, da liegt keine Beeinflussungskampagne vor, wo man einfach nur Posten ergattern möchte, die weit oben sind. Also, weil Gründe, also. Und Ja, wie gut, bei den gut, dass Frauen Frauen ist. aus genetischen Gründen auch ihre Macht nicht missbrauchen können. Da fühle ich Ja. mich gleich viel sicherer. Ja, also. Gut, dass wir das geklärt hätten. Ich meine, Also. die Frauen, die den Job gekriegt haben, dann im jeweiligen Fall, die werden ja nicht diejenigen gewesen sein, auch die da die Anschuldigung ausgesprochen haben. Also Ach, die Gegenseite nee. werden ja profitieren, ne? Meinst Rose McGowan ist nicht die Vorsitzende von Myra Max oder Auch nicht, ne? Weinstein Company? Aber es riecht halt irgendwie so. Also. Bei Google wurden Mitarbeiter entlassen, die der Belästigung ja bezichtigt worden sind. Und hier gab es einen interessanten Abschnitt in dem Artikel, weil der Damore, der kommt auch vor. Vor einem Jahr sorgte der Softwareentwickler James Damore für Furore, als er in einem internen Schreiben den geringen Anteil von Frauen in der Technologiebranche mit angeblichen biologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern erklärt hätte. Google entließ ihn und begründete den Schritt damit, dass Damore gegen interne Verhaltensregeln verstoßen und Stereotype weiterverarbeitet habe. Damore klagt wiederum an, dass das Unternehmen Google wendet illegale Einstellungsquoten an, um den erwünschten Prozentsatz von Frauen und bevorzugten Minderheiten zu erfüllen. Heißt es in der Klage, mit der Kündigung habe das Unternehmen Damore als konservativen weißen Mann diskriminiert. Das Ding ist, der Damore hat gesagt, dass er sich wünscht, dass es mehr Frauen gibt und dass er Diversität gut findet. Und er hat hier wissenschaftliche Studien, die eventuell erklären, warum im Großen und Ganzen es schwer ist, aus bestimmten demografischen Bereichen der Gesellschaft Menschen zu rekrutieren. So. Und ja, es gibt halt biologische Unterschiede. Das heißt nicht, dass du nicht geeignet bist, als Frau in dem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt nur, dass in der gesamten Demografie es nicht so häufig vorkommt, dass sich Frauen generell auf den Job angezogen fühlen und dann auch noch das Zeug haben, den Job zu machen. So. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist bei Männern genauso. Also ich angebliche biologische Unterschiede. Ja, Sexualität ist ein soziales Konstrukt. Ja, gut. Also, die Studien, die er zitiert hat, das war handfeste Wissenschaft. So, wenn ihr bei einem Arzt seid, Mann und Frau, ihr habt einen unterschiedlichen Herzmuskel. Da wollt ihr auch, dass ihr unterschiedlich behandelt werdet. Aber wenn es dann heißt, ja, vielleicht haben ja die Hormone auch irgendwo einen Einfluss auf irgendwas, dann heißt, nein, nein, nein, darüber darf man nicht reden, dass Biologismus, Haramstufe Rot, es ist keine Erklärung für ein Einzelschicksal, aber es ist eine Erklärung, warum in einer freien Gesellschaft Ungleichheit entsteht. So, aber ja. Also hier in dem Artikel, also in Einleitung werde ich immer ein bisschen misstrauisch, so zum Oralsex gezwungen. Ja, soll auch. Ich meine, soll ja, auch eine Mitarbeiterin. Früher haben wir Leute erst verurteilt und Konsequenzen spüren lassen, wenn solche Sachen bewiesen waren. So. Robin ist so eine dicke Nummer in deinem Haus, der hat das auch nicht nötig, sowas. Eigentlich. Oh ja, hier haben wir dann das Gegenstück. Ein Professor für Philosophie von der Emory University schlägt vor, einen Hashtag und eine nationenweite Kampagne einzuführen, I am sexist, dass wir Männer endlich zugeben, was wir für Arschlöcher sind. Er sagt, während MeToo haben halt viele geschwiegen, manche wollten nicht verurteilt werden, manche wollten nicht kritisiert werden oder aus Respekt, aber das ist falsch und wir müssen uns endlich hinstellen und öffentlich praktisch sagen, ich bin sexistisch, ja, ich bin mitschuld und er hat zum Beispiel mit seiner Frau vor der Hochzeit die Diskussion über die Namensgebung gehabt und da war er halt noch nicht so woke und er wollte, dass seine Frau seinen Namen annimmt, aber die wollte das nicht aus Gründen der Patriarchatsabwehr. Aber heute weiß er, dass das halt falsch war. Ja? Wenn Sie eine Frau sind und das hier lesen, ich habe Ihnen gegenüber versagt. Durch mein Stillsein und meine nicht hinterfragte kollektive Misogynie, also Frauenfeindlichkeit. Ich habe dabei geholfen und helfe immer noch, Sexismus am Laufen zu halten. Und so weiter. Ich hab tatsächlich von dem George Yancey habe ich ein Buch gelesen, Backlash, What Happens When We Talk Honestly About Racism in America. Und aufmerksam auf ihn geworden bin ich, weil er sich für Critical Race Theory einsetzt, Critical Whiteness Studies, African American Philosophy, also ja, diese Studienfelder, die nach der Intersektionalität aus intersektionellen Bewegungen herausgewachsen sind, die sind mit Legal Realism verschmolzen und haben dann ihr Critical Race Theory Feld erschaffen. Und in seinem Buch hat er halt auch, also in dem Backlash, redet er halt auch davon, dass Reverse Racism ain't real, also dass so gegenüber Weißen halt nicht rassistisch sein kann. Er schilt das Buch White Fragility von D'Angelo, was wir, glaube ich, auch schon mal in einem Stream besprochen hatten. Und Weißsein ist ein Ausdruck des Menschenhasses. Der unterdrückende Mechanismus von Weisheit muss sterben, also Weisheit als weiße Rasse. Mhm. Deine Eltern haben dabei versagt, dass sie dir nichts über weiße Privilegien beigebracht haben. Wir leben in einer white supremacist world. I never used race in a biological sense. Also er hat eine andere Definition, aber wenn man das Buch liest, dann ist man halt so ein bisschen so, es hört sich alles ein bisschen rassistisch an, aber er ist es ja nicht, weil er hat die Bedeutung des Wortes etwas verändert. Und being a white anti-racist and being a racist is not mutually exclusive. Also die weißen Allies, die sind auch alle rassistisch, also weil halt Gründe. Und für der überwiegende Anteil ist halt alles entweder bewusst rassistisch oder unbewusst rassistisch. Und es gibt halt nur eine kleine Clique von Akademikern, die halt Critical Race Theory studiert haben oder Critical Whiteness Study, die halt das durchdringen können geistig. Er geht natürlich auf Peggy McIntosh ein, White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack. der ja die Privilegientheorie vorangebracht hat. Er geht auf Judith Butler ein. Er redet natürlich von Crenshaw, Intersektionalität. Crenshaw in ihrem berühmtesten Papier, wo sie mit der Intersektionalität ankommt, verweist darauf, dass sie vom Postmodernismus inspiriert worden ist. Und ja, so Toxic White Privilege. See yourself as the problem, the white problem. So. Der Nachteil an dem Konzept ist, dass man dann so übel auf anderen Leuten drauf rumhauen kann, ohne dass das Probleme macht. Und das wird dann irgendwie ideologisch auch gerechtfertigt oder so. Ja, schon. Ist doch fein. Mein Lieblingsteil ist hier, als er über Bell Hooks spricht und hier sie zitiert und sagt, wir lernen schon früh eine Maske zu tragen. Das Wort Maske ist ja auch schon im Begriff Maskulinität enthalten. Oh Gott. Und die erste Stunde in der patriarchalen Maskulinität, die ein Junge lernt, ist halt, dass seine inneren Gefühle nicht ausgedrückt werden dürfen, wenn sie nicht zu den Verhaltensweisen passen, die der Sexismus als männlich definiert. Und sie werden halt dazu gezwungen, praktisch ihr eigenes Selbst aufzugeben, um die patriarchalen Ideale zu unterstützen. Und dadurch lernen Jungen als erstes halt sich selbst zu betrügen und werden für diesen Mord an der eigenen Seele belohnt. Dann sagt er, was meint Hooks denn mit Mord an der eigenen Seele? Und dann erzählt er einen schönen Schwank aus seiner Jugend. Als ich ungefähr 15 war, sagte ich zu einem Freund von mir, warum musst du Frauen oder Mädchen ständig auf den Arsch gucken? Und er antwortete, bist du schwul? Worauf sollte ich sonst gucken? Auf den Männerarsch? Er hatte bereits die Maske angezogen. Er hatte bereits die Lehren der patriarchalen Maskulinität gelernt. Warum liegt hier überall Stroh, denke ich mir da nur. Ich war in einer unkomfortablen Doppelbindung. Sollte ich auf der einen Seite entweder halt die Hinterteile von Frauen objektifizieren oder sollte ich schwul sein? Es gab nichts dazwischen. Ich konnte nicht antisexistisch und antimisogynistisch und gleichzeitig heterosexuell sein. Wir sehen, andere Männer haben seinen Blick auf die Ärsche halt gefördert, indem sie mitgemacht haben. Schau dir diesen Hintern an. Es war ein kollektiver Akt der Entwertung. Die Morde an der eigenen Seele hatten schon begonnen. Gott. Also, ihr lernt nicht den Frauen auf die Ärsche gucken, sonst ist eure Seele bald tot. Kaputt, ja. Aber, ja, weil das Gott, ist, ja. Aber das sind halt die soziolinguistischen Konstruktivisten, weißt du? Du erhältst die Patriarchatsbrille, die Maskulinisten-Maske auferzogen in deiner Jugendzeit. Es hat nichts damit zu tun, dass du rumpubertierst und dass du erwachsen wirst und dass sich dein Sexualtrieb entwickelt. Nein, nein, nein, nein. Damit hat es nichts zu tun, also sondern über die Abwertung von Homos oder über Homophobie eben. Ja, die wird ja immer wieder behauptet. Ich würde da auch, glaube ich, gegenhalten. Also, das scheint ja so stimmen, ne? Wenn der eine sagt, irgendwie bist du schwul oder was? Ja, das Problem mit den Homosexuellen haben wir ja letzte Woche hier geklärt mit diesem Ding, diesem wunderbaren Urteil vom Verfassungsgericht, wo sie da irgendwie meinten, die männliche Sexualität wäre ja so viel bedrohlicher und so. 1952 also. War das. Mal zwischendrin, wo ich hier gerade Grüne lese in dem nächsten Ding, die Hochrechnung von Infratest DIMAP zur Hessenwahl. CDU 27,9, SPD 19,9, Grüne 19,5, Linke 6,6, FDP 7,5, AfD 12,1%. Also alles wie erwartet bisher. Und niedrigere Wahlbeteiligung als vor 5 Jahren. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, genau, Grüne hier in diesem Fall wurde hier das Frauenplenum einberufen, um eine frauenpolitische Sprecherin zu wählen. Und die Satzung verlangt, dass bei den Beratungen des Frauenplenums alle Männer den Raum verlassen, damit die Frauen nicht beeinflusst werden können, wie hier in diesem Artikel steht. Und das war bei den Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich finde das klasse, dass man die Frauen wie kleine Kinder behandelt, weil das zeigt halt sozusagen den ideologischen Verschnitt, mit dem diese Menschen rumlaufen. So, du erhebst eine Menschengruppe so stark auf das Opferpodest, dass du anfängst, in Übereifer, in vorauseilendem Gehorsam zu Maßnahmen zu greifen, die halt einfach grotesk sind. So, das ist ja genauso wie das mit dem Kopftuch tragen. Das ist ja ein Schutz gegen Männerblicke. Und dann musst du irgendwann einen kompletten Schleier tragen. Und genauso ist es halt hier so, jetzt müssen die Männer raus und am besten macht man dann noch einen Parteitag, wo Männer gar nicht erst rein dürfen. Und Aber also was ist halt wirklich? In den ganzen Kommentaren dazu stand halt überall, waren halt so ein paar Schlaumeier dabei, die alle meinten, ja, es geht ja nur um einen frauenpolitischen Sprecher. Dass das generell komplett bekloppt ist für eine politische Partei in der Demokratie. Und in Deutschland ist es ja so, dass die Parteien auch demokratisch aufgestellt sein müssen. Wir sind ja nicht irgendwie in den Niederlanden oder so, wo du auch eine Ein-Mann-Partei machen kannst, wo einer das alles irgendwie vorschreibt, wie es läuft, so wie mit dem Geert Wilders und seiner Partei. Sondern bei uns ist das nicht möglich. Da musst du demokratische Strukturen auch in deiner Partei vorweisen können. Und dass sowas überhaupt geht, finde ich ziemlich beängstigend in dem Zusammenhang. Mal ganz abgesehen davon, dass man, was auch immer, ein frauenpolitischer Sprecher sein soll, kann man sich auch schon drüber streiten, ob das überhaupt notwendig ist oder sowas wie Frauenpolitik überhaupt einen Sinn macht. Was ich auch krass finde, ist, dass die Journalisten, die männlichen, der Sache nicht beiwohnen durften. Ich erinnere mich noch dran, wie auf die AfD eingeschlagen wurde, als die irgendwie Journalisten des Hauses verwiesen hat und gesagt hat, ihr seid hier nicht erwünscht. Und ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, ob das jetzt die eine oder die andere Partei aus dem oder dem Grund tut. Klar ist, dass Pressemitarbeiter vor die Tür gesetzt werden. Im Saal blieben lediglich eine weibliche Reporterin der dpa und eine NDR-Journalistin. Was soll das? Ungeklärt ist die Frage, wie mit dem dritten Geschlecht in solchen Situationen umgegangen werden soll. Ja, das möchte ich aber auch gerne mal wissen, wie sie das angehen. Ja, ich hätte mich da reingehockt und hätte gesagt, ja, wisst ihr, ich identifiziere mich als Frau. Jetzt, also. Genau. Ich bin eine schwarze Lesbe, mein Rollstuhl habe ich nur gerade vergessen. Genau. Ja. Ja gut, aber wirst dann auch rausgeschmissen, heißt St. Shitlord und tralala. Mehr Awareness bitte, ja Mann. Beste. Ja, genau, mehr also, Awareness. In München gab es jetzt hier eine Verurteilung von einem U-Bahn-Fahrer, der halt sich an einer stark angetrunkenen Frau vergangen hat und was jetzt hier die Taz und irgendwelche Feministen halt blöd finden, ist die Tatsache, dass jetzt also die Verkehrsbetriebe in München nicht irgendwie einsehen wollen, was für ein schlimmes Problem sie haben oder keine Ahnung wie was. Dass da halt noch Leute sind, die sich nicht als in Sippenhaft nehmen lassen und irgendwie meinen, dass Einzelfälle, wa? Ja, genau. Dann beschwert man sich ja darüber, dass das Ansehen aller U-Bahn-Fahrer in Mitleidenschaft gezogen wird. Und man meint dann irgendwie, ja, da haben wir es mal wieder, dass Männer müssen jetzt angeblich Angst haben, weil die unbegründet irgendwas unterstellen, aber auf der anderen Seite irgendwie dann so ankommen, so nach dem Motto, ja, ihr müsst das jetzt aber schon einsehen, dass wir da jetzt irgendwie drüber reden müssen. Nee, müssen wir nicht. Da hat ein Typ irgendwie die Gunst der Stunde genutzt und wird jetzt zu Recht dafür verurteilt und fertig. Ja. Und ja, kommt mir nicht mit eurem gesamtgesellschaftlichen Problem und diesem ganzen Bullshit oder die Männer oder was weiß ich nicht was. Also nee, tut mir leid, weniger Awareness bitte. Und können wir bitte auch ein anderes Wort, also Können wir das Deutsch ausdrücken? Können wir irgendwie aufhören, jeden Drecksmodebegriff irgendwie hier als deutsches Wort einzuführen? Danke. Das Ding ist ja, die Awareness, die kommt ja vom Consciousness Raising. Und Consciousness Raising, also das Bewusstsein anheben, das ist ein alter Marxistenspruch. So, du erhältst ein höheres Bewusstsein, weil du aus der Polylogik ausbrichst, weil du ja da, und irgendwann, wenn man das genug macht, wird man dann Täter an, ne? Ja, wortwörtlich. Wird man noch woke. Also, nee, weil doch die Idee ist sozusagen, dass du als Arbeiter eine ganz andere Logik hast, wie jetzt als Bourgeoisie oder halt als Fabrikleiter oder als Arzt, und dass du dann sozusagen dein Bewusstsein erweiterst, weil du aus der Logik, in der du gefangen bist, ausbrichst und das marxistische Bewusstsein annimmst. Und aus der Richtung kommt auch das Awareness, auch wenn das mittlerweile von Progressiven in einem anderen Kontext verarbeitet wird, ist es aber sozusagen, der Begriff geht halt darauf zurück. Also, ja. Ja, als nächstes habe ich hier einen Redebeitrag aus der letzten Legislaturperiode. Wir hatten ja schon häufiger über das Thema Kinderrechte im Grundgesetz gesprochen, und dieses hier habe ich jetzt diese Woche gefunden, ist ein Redebeitrag dazu von einer CDU-Politikerin, die auf jeden Fall im letzten Bundestag drin war. Ich weiß nicht, ob sie in diesem immer noch drin ist, aber im letzten auf jeden Fall, da hat sie diese Rede gehalten, die würde ich jetzt gerne mal abspielen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Seit Jahren wird kontrovers darüber diskutiert, ob wir Kinderrechte in das Grundgesetz aufnehmen werden. Das 25-jährige Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention bietet nun einmal mehr Gelegenheit, darüber zu diskutieren, und Anlass für die Anträge der Opposition. Was da beantragt wird, hört sich zunächst mal gut an. Kinderrechte im Grundgesetz, was, die stehen da noch nicht drin, das kann doch nicht sein. Aber beim genaueren Durchlesen des Antrags stellt man sich dann die Frage, und wenn man sich auch genau mit dem Verfassungsrecht beschäftigt, ist es denn wirklich so? Sind bei uns in Deutschland Kinder noch nicht ausreichend verfassungsrechtlich abgesichert? Nein. Sind sie nicht? Also das Ding ist, also, wenn man sich mit du hast Einschränkungen, wenn du nicht volljährig bist, aber dir kommen dieselben Rechte zu, generell. So, was man mit der Kinderrechtsgeschichte machen will, irgendwelche sozialen Programme im Grundgesetz verankern, damit du dann irgendeine Leistung hast, wo du sagen kannst, das ist ein Menschenrecht, das ist Grundgesetz. So, du willst damit Agenda machen und deine Sozialprogramme als Grundrechte verkaufen. So, und einfach nur zu irgendwas, das dann Grundrecht sagen, löst halt das gesellschaftliche Problem, nicht irgendeine Leistung zur Verfügung zu stellen. Also, ja, aber, ja. Mit der Verfassung ein bisschen mehr beschäftigt, erkennt man, dass natürlich Kinder Träger von Grundrechten sind. Das wird hier immer nicht oft genug betont, aber es ist so. Sie sind Träger des Grundrechts auf Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz. Sie sind Träger des Grundrechts auf Leben und Gesundheit, Artikel 2 1 Grundgesetz. Relevant, wenn Kinder zu Hause verletzt werden. Sie sind Träger des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, immer wieder angeführt. Sie sind auch inzwischen nach geänderter Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sogar Träger des Rechts auf Pflege und Erziehung durch die Eltern aus 6-2 Grundgesetz. Das heißt, die Rechtsprechung hat da sehr viel schon entwickelt. Es gibt sehr viel. Kinder sind Menschen und die haben dieselben Grundrechte wie Menschen. Ja, nein, weil sie so tun, als wären Kinder bei uns in der Verfassung nicht ausreichend geschützt. Das ist es eben nicht. Ich frage mich, wenn wir jetzt anfangen, Kinder besonderen Schutz, kommen dann nicht auch die Senioren? Kommen dann nicht auch zu Recht die Behinderten und sagen, ja, ich möchte aber, dass wir auch einen besonderen Schutz haben. Geht es denn nicht wirklich eher um die Durchsetzung der Sachen, dass man dann eben sagt, jetzt Kinder können halt zum Beispiel nicht alleine klagen oder so? Geht es nicht eher darum, dass man denen sozusagen einen Rechtsvorstand gibt, der nicht die Eltern ist? Hm? Also das hätte ich jetzt noch nicht gehört, aber gut. Ja, aber das widerspricht ja dann wiederum auch der Erziehungsberechtigung. In gewissem Sinne. Also. Man will es, ne? Aber wenn die Erziehungsberechtigten diejenigen sind, gegen die das Kind dann klagen möchte. Ja, das ist natürlich was anderes, klar. Ja. Kommt dann nicht zurecht die nächste Gruppierung? Und genau das ist es. Das ist mit dem System der Grundrechte, so wie wir es jetzt haben, eher nicht vorgesehen, nicht vereinbar. Ich lese Ihnen mal vor, die das fordern. Wissen Sie, ich habe ein Jahr Verfassungsrecht gemacht, ein Jahr Artikel 6 Grundgesetz. Nein, aber die das fordern, haben sich meistens eben nicht zu tief eingearbeitet. Und deshalb würde ich Ihnen gern noch mal kurz sagen, was da drin steht. Es gibt hier eine zentrale Norm in der Verfassung, wo das Verhältnis Kinder, Eltern, Staat geregelt wird. Und dafür gibt es auch einen Grund. Ich erzähle es Ihnen nachher. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, würden Sie es wahrscheinlich nämlich nicht wissen. Artikel 6.2 Grundgesetz sagt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. Das natürliche Recht. Und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das heißt, die Eltern sind in der Pflicht. Das heißt, es ist nicht nur einseitig das Recht der Eltern, es ist ein dienendes Recht im Interesse des Kindes. Entscheidend ist das Kindeswohl. Sie sagen, wir brauchen das Kindeswohl, da steckt es drin. Das Bundesverfassungsgericht sagt es die ganze Zeit schon. Und es geht weiter. Satz 2, über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und genau das ist der Unterschied, den wir hier haben. Wir haben eine Kontrolle durch den Staat, ein natürliches Recht der Eltern und Pflicht, die Interessen der Kinder wahrzunehmen, aber ein Staat, der nur wacht, der aber nicht von vornherein bestimmt, was das Kindesinteresse ist. Er darf eingreifen, es gibt Gegenrechte, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes. Er darf sogar, Artikel 6 Absatz 3, das Kind von den Eltern trennen, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder zu verwahrlosen drohen. Und glauben Sie mir, in der Praxis passiert das auch nicht selten, dass Eltern versagen, dass man den Kindern die Eltern wegnehmen muss. Weil wir Kinderrechte haben dürfen, auch jetzt Kinder den Eltern weggenommen werden. Wir haben ein ausdifferenziertes System, das funktioniert. Sie wollen mir doch nicht im Ernst sagen, dass die Kinder bei uns so schrecklich alle leiden. Der Rechtsprechung gelingt es hier einen angemessenen Ausgleich. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz sagen, warum sich die die Verfassung geschrieben haben, für diesen Ausgleich entschieden haben. Sie haben sich für diese Gestaltung entschieden. Warum? Weil man die Erfahrungen gemacht hat in der NS-Diktatur. Weil es da üblich war, die Kinder den Eltern wegzunehmen, von morgens bis abends fremd zu betreuen, wann man wollte, die Kinder indoktrinieren. Und das, glauben Sie es mir, das ist der Grund, ich weiß, dass Sie es nicht wissen, sonst würden Sie sich nicht so aufregen, aber genau das ist der Grund, warum die Verfassung geschrieben haben, den Artikel 6.2 so gemacht haben, wie er ist. Weil die Eltern ein bisschen Freiheit haben sollen und weil nicht der Staat diktiert, was Wohl des Kindes ist. Nein, doch! Oh. Und das ist mein Problem. Was wollen Sie mit Ihrem Antrag? Die Frage war, wo das Wohl des Kindes diktiert. Das ist schon das Wichtige und Entscheidende, weil es ist nämlich genau nicht definiert, ne? Das ist die sogenannte Kindeswohl. Das ist so ein schwammiger Rechtsbegriff, der auch immer wieder angemahnt wird, irgendwie, dass man den erklärt. Also naja, wenn ich da an Frau Giffey denke, besteht das Kindeswohl vor allem daraus, dass das Kind vor Gedankengut geschützt wird, das nicht von BMFSFJ abgesegnet ist. Also, man könnte da schon denken, dass das so ein trojanisches Pferd ist, das man benutzt, um halt mehr politische Kontrolle über die Kitas, die Schulen etc. zu bekommen. Ja, das steht ja im Grundgesetz. Ja. Also es sollte im Grundgesetz stehen, dass politische Propaganda Kindern beigebracht wird. Ansonsten ist dieses Land nicht progressiv und wir wollen ja nicht in die Barbarei zurück. Weil Gründe. Wollen Sie, dass wir einfach nur eine schöne Symbolpolitik haben? Das kann man gut verkaufen. Kinderrechte jetzt auch ins Grundgesetz? Nein, Sie haben es nicht verstanden. Wollen Sie eine Symbolpolitik, was wir jetzt schon haben? Wollen Sie, dass der Staat mehr in die Pflicht genommen wird? Oder wollen Sie, und das ist meine Angst, und das ist der Grund, warum ich auch Angst habe bezüglich diesem Antrags, wollen Sie, dass wir noch mehr Gegenrecht Kinder gegen Eltern haben? Wer bestimmt Recht Kinder? Der Staat. Wollen Sie, dass jemand vom Schreibtisch bestimmt und das alles besser weiß? Abgesehen von den ganzen Einschränkungen des Elternrechts, die wir jetzt schon haben. Der am Schreibtisch bestimmt und alles besser weiß, Dies will ich nicht. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn man immer nur sagt, von morgens bis abends Fremdbetreuung ist das einzig Wahre. Glauben Sie mir, wir brauchen ein bisschen auch eine Freiheit für die Eltern. Geben Sie die denen, dann lassen Sie das doch. Ich habe einfach Angst, dass eine weitere Stärkung hier wieder genutzt wird, um gegen die Eltern zu schießen. Und in diesem Bereich sage ich, denken Sie noch mal drüber nach. Ich weiß, es ist 70 Jahre her, viele wissen es nicht mehr. Wehret den Anfängen, es gibt einen Grund, warum der Artikel 6.2 so aussieht, wie er ist. Vielen Dank. Ja, aber auch wenn man sich, was das für eine Maschinerie mittlerweile ist, was der Staat da an Versorgung oder an, ja, wie soll man sagen, an Betreuung und so weiter organisiert, ja, da darf auch nichts wegbrechen sozusagen bei den Einzelnen. Das sind ja alles sozusagen Firmen, die darauf bauen. Also ich verstehe die Sorge da auch auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Ja, das, was mehr Kinder ranschafft und die Fälle von wo der Staat einschreiten sollte, immer weiter definiert, um dann halt mehr, ja, weil halt Bürokratie eigenständig wächst und du dann sozusagen mehr Verbände hast, die denen das halt entgegenkommt. So. Und meine Güte, das soll auch hier und da irgendwas nicht in Ordnung sein, aber ich bin halt auch der Meinung, so, ja, das Leben ist nicht perfekt, deine Eltern werden auch nicht alles richtig machen, so, aber es kann halt nicht angehen, dass der Staat hinkommt und sagt, ich werde das noch besser machen, weil in der Regel, wenn der Staat kommt, macht es nicht besser, sondern es macht es eigentlich eher immer schlechter. So. Das ja, kann zwar sein, dass du weißt, wenn sozusagen die Eltern es komplett schlecht machen, das bisschen schlecht vom Staat dann immer noch besser ist, wie das komplett schlechte von den Eltern, das ist aber eher eine rare Ausnahme. So. Auf jeden Fall ein paar von den Leuten, die da jetzt gerade klatschen, von der CDU-CSU-Fraktion, sind auf jeden Fall immer noch im Bundestag, sind alte Bekannte von uns und ja, sind quasi die gleichen Leute, die da heute sitzen und klatschen, wenn die Giffey ihre gute Kita auspackt mit irgendwie Stereotype bekämpfen und weiß der Teufel nicht, was für ein Kram. Also eigentlich genau das solche Sachen halt eben vorantreibt, wie die Dame da gerade eben kritisiert hat. Und das war auf jeden Fall jetzt mal auch ein ganz guter Unterschied dazu, also wie man diese Sachen halt seriös irgendwie kritisieren kann, ohne jetzt gleich irgendwie zu sagen, keine Ahnung wie, Ideologie und so ein Zeug. Ich meine, da steckt da natürlich alles drin, aber das war auf jeden Fall auch mit den ganzen Bezügen auf den jetzigen Rechtszustand im Recht und so. Also es war jetzt ein sehr guter Vortrag, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das zu verinnerlichen als Argumente, wenn ihr mal über sowas reden müsst. Das war auf jeden Fall ziemlich gut. Das war von Mammon. Ja. Und zwar war da so eine Frau, die hat sich in der Kneipe von einem ein Kind machen lassen oder einen kennengelernt, hat sich dann anschließend von dem Kind machen lassen und dann aber nicht versucht, irgendwie rauszufinden. Das waren zwei Kinder, Zwillinge. Bitte? Zwillinge. Oder zwei sogar. Ja. Auf jeden Fall hatte sie da kein Interesse dran, irgendwie den wiederzufinden oder so, das war ihr egal. Da hat der Richter aber gesagt, so geht das nicht. Ne? Sie müssen schon, wenn sie irgendwie Geld haben wollen, müssen sie auch mithelfen, ja, die Ursache oder den Verursacher zu finden oder so. Und dementsprechend haben sie dann, meine ich, auch gestrichen den Unterhaltsvorschuss, was es normalerweise gibt. Also ich kriege keine. Ja, also ich hatte das auch gelesen und diese Klage ging jetzt irgendwie wohl vom Jobcenter aus, weil die wollten das halt ganz gerne ja nicht so viel Geld bezahlen und wollten dann lieber, dass die Dame Unterhaltsvorschuss kriegt und als es dann hieß, nee, das geht nicht, weil Unterhaltsvorschuss ist ja quasi, dass der Mann das hinterher bezahlen darf. Ja. Und wenn sie da nichts macht, um den festzustellen, dann gibt's nichts. Und dann hatte quasi das Jobcenter geklagt, dass die ihr Unterhalts, also dass die, was auch immer, ich weiß jetzt nicht, welche Behörde für den Unterhaltszuschuss, wahrscheinlich ist es Bundesfamilienministerium, da zuständig ist. Dass die das quasi rausrücken und die haben aber nicht recht gekriegt. Also die, ja, es wurde halt entschieden, dass sie da nicht mitgewirkt hat bei dem Feststellen davon. Und die haben irgendwie gemeint, dass sie hätte in die Kneipe zurückgehen müssen und da mal rumfragen, ob den irgendwer kennt oder so. Dass irgendeine Maßnahme mal eingreifen oder so. Kann ich schon ein bisschen verstehen, auch wenn ich den Typen dann irgendwie ich drücke die Daumen, dass sie ihn nicht finden, so, ne? Ich finde das vor allem den Kindern gegenüber brutal scheiße, weil egal wie es ist, Kinder haben Recht darauf, ihre Eltern zu kennen. Und ich finde das total abartig, wenn so eine Frau da meint, weil sie ihren Lebensentwurf so sieht, müssen die Kinder den teilen und ihr ist das halt scheißegal, aber ob die Kinder da halt dann am Ende einen an der Klatsche haben, ist ja dann auch scheißegal. Ja, Hauptsache, weißt du, Verantwortung tragen können andere und ich habe meinen super tollen Lebensentwurf und das wird alles schon und so und läuft. Ja, ich freue mich da, wenn ich dann sowas höre. Also, ich finde es klasse. Ja, endlich mal ein leichteres Thema. Hier haben wir die Kampagne des Landkreises Schmalkalden-Meiningen aus Thüringen. Die Prachtregion.de. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht nur positive Reaktionen auf die Aktion gab. Man sieht hier, die Damenvolleyballmannschaft ist eigentlich anscheinend ganz zufrieden damit. Zumindest lachen die und zeigen anscheinend diese Hosen auch gerne. Ja, aber das ist doch nur hier anerzogen durchs Patriarchat. In Wahrheit leiden die darunter. Ja, hier steht es ja auch gleich. Die erste Franziska, die hier drunter gepostet hat, sagt doch gleich, die Frauen leben nicht nur im Patriarchat, es lebt auch in ihnen. Normalität ist für Frauen die Gewöhnung an die eigene Unterdrückung. Viele Frauen merken nicht einmal, dass sie diskriminiert werden. Gibt es einen besseren Beweis für ihre absolute Konditionierung? Und so weiter und so fort. Also, ja. Die 50er Jahre haben angerufen und wollen ihre Klischees zurück. Ja, man wahrnimmt, dass jemand anders eine Sexualität hat, irgendwie ist das doch nicht gleich eine Unterdrückung. Das sind echt Vorstellungen. Das ist ja so in diesen Theorien seit Ewigkeiten drin. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Ich glaube nicht, dass die Frau Ebner-Eschenbach da an Hosen für Volleyballspielerinnen gedacht hat. Aber guck mal, wie unfrei die alle sind. Erstmal zwingt man sie dazu, Volleyball zu spielen. Dann zwingt man sie dazu, diese Hosen anzuziehen. Und dann zwingt man sie noch dazu, da irgendwie so lächelnd in die Kamera zu gucken. Das sind die ganzen Sklaven. Ja. Schon abartig, ja. Ja. Und ich finde es auch lustig, dass hier auch mit der Landrätin noch eine Frau daran beteiligt ist, die da steht und sagt, ah, guck mal hier, haha. Alle im Osten, da ist das halt noch nicht so weit mit der Konditionierung zum neuen Menschen. Die wehren sich noch, die sagen, wir hätten sowas schon mal gehabt und wollen das nicht nochmal. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein paar hundert Millionen Staatsknete in irgendwelche progressiven NGOs pumpen, damit die auch den Thüringern beibringen, dass der Feminismus für sie auch befreiend sein wird. Also manchen Sachen auch einschränkend, aber hauptsächlich natürlich befreiend. Hatten die das nicht schon so intensiv im Osten? Mit den Gleichberechtigungen und so? Tja. Die schlüpfrige Kampagne. Ihr seid echt, also manchmal verstehe ich unsere Presse überhaupt nicht mehr. Wo ist das denn schlüpfrig, bitte? Das ist einfach ein Witz, ein Scherz, ein... Ach Gott. Absolut. Sag jetzt mal, was ich hier so sehe. Da kann man schon mal Prachtregion draufschreiben auf manches. Ne? Als alter Patriarch. Ja, das habt ihr heute verpasst, wenn ihr hier in Ufer gewesen wärt, hättet ihr teilnehmen können. An Wir brauchen Feminismus, Gender- und diversitätssensibler Gebrauch von Sprache und Bildern. Das ist doch mal total gut. Hosted by Wer braucht Feminismus and Pavillon Hannover. Oh Gott. Da wäre ich schon gerne Mäuschen, wer denn da hinkommt, ob da Kulturschaffende sich den Vortrag über soziolinguistischen Konstruktivismus angehört haben. So. Das wäre schon interessant. Also, open to all genders, except Apache Helicopters und Leopard 2 Panzer Gender. Es gibt auch veganes Gebäck, das ist auch ein Gender wahrscheinlich. Sehr geil. Und was, 5 Euro soll ich für den Scheiß zahlen? Nee, dann gehe ich dann nicht hin. Also das mit, der Sprache, wird das noch, ist das überhaupt noch Thema? Ja, definitiv. Kooperation mit Referat für Frauen und Gleichstellung. Der Stadt Hannover hoffe ich doch. Bitte, gib's mir. Okay. Referat für Frauen und Gleichstellung. LHH hört sich aber schon irgendwie. Ja. Hannover, Stadt Hannover Preis, oh Gott. Super. Fantastisch. Landkreis Hansestadt Hannover. Landkreis Hansestadt Hannover, da ist es. LHH. Was? Hannover ist eine Hansestadt? Nee. Die hat doch gar keinen Hafen. Das ist keine Hansestadt. Ja, fantastisch. Ich freue mich. Auch das coole Bild da oben mit der Astronautin da und so. Super. Oh, war auch ausgebucht, komplett ausgebucht, stand da unten gerade. Diversität. Das ist schon faszinierend. Der Raum hat nur so 10 Stühle wahrscheinlich gehabt. Wahrscheinlich. Ja, im Pavillon, da gibt es diverse Räume. Da bin ich auch hin und wieder mal. Aber nicht für sowas. Pavian statt Pavillon. Als Weltraumaffe muss ich da klare Position nehmen. Ja, es hört nicht auf. Wir haben so tolle Frauenexpertinnen beim Q-Camp. Und das Q-Camp haben wir uns letztens schon mal unterhalten, glaube ich. Zum Beispiel die Elke Holst. Sie ist Expertin für Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ihr Job. Und ratet mal, die findet total viel Geschlechterungleichheit. Insbesondere Führungspositionen beim Verdienst und bei der Arbeitszeit. Freude! Ja. Freude? Hä? Warum Freude? So. Ja, über die Zeit Dame. Unterdrückt. Freude! Weißt du? Nee, halt, warte. Die studiert, die erforscht es. Sie hat da Unterdrückung gefunden. Freude! Sie macht da was. Spitzenfrauen für den Spitzenjournalismus, für Pro-Quote Medien. Was? Eine Konferenz von Pro-Quote Medien, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Genau, mit Forschungsdirektorin Gender Studies und Senior Economist am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da habt ihr es, Wokes Institut für Wirtschaftsforschung hier in Deutschland. Nice. Pro-Quote Medien, finde ich sehr interessant, also... So. Da liegt mir so ein Wort im Mund, wenn ich pro Quote Medien höre. So. Ja, ist das ja nicht die Fahne der Demokratischen Volksrepublik? Ich glaube, da fehlt ein bisschen Blau. Hier ist aber auch, also überhaupt das Bild finde ich geil, dieser Stechschritt, den die drauf haben. Und dann schön divers durchgegendert alles auch. Und so. Ist alles dabei. Mit 4 Strichmännchen kannst du die ganze Idee erklären. Und ja. Vorneweg die Fahne der politischen Bewegung. Oh Mann. Oder sind sie spitze? Es gibt viele kluge Ökonominnen, doch in den Rankings kommen sie nicht vor, beklagt Elke Holst. Die Ökonomie-Rankings sind wieder da. Die FAZ hat eines, die NZZ auch. Wir erfahren hier, wer die einflussreichsten in den Medien und Politik an Spitze stehenden Ökonomen sind. Eigentlich sehr interessant. Auf den ersten Positionen tummeln sich Wissenschaftler, die schon aus den Listen der Vorjahre bekannt sind. Ihre Meinung hat Gewicht. Ja, und das sind dann zu wenig Frauen. Also ich schaue mir gerade ihren Twitter an. Ja, Trans Rights are Human Rights. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den Leuten erzähle, dass es Geschlechterungerechtigkeiten im Arbeitsmarkt gibt, insbesondere Führungspositionen beim Verdienst und bei der Arbeitszeit. Ich meine, Arbeitszeit ist das Einzige, was ich noch verstehen könnte, aber nur, wenn sie damit meint, dass Männer mehr arbeiten. Aber wahrscheinlich meinen die mit Arbeitszeit wieder so ein Bullshit wie diese ganze unbezahlte Arbeit zu Hause, dann noch für die Familie oder so. Quatsch. Ja, also. Ja, bei dir zu Hause putzen ist jetzt unpaid work. So. Und was sagen denn die Singles? So, Ah, ich werde von mir selber ausgebeutet, Unterdrückung. Und vor allen Dingen, ich meine, und wenn das natürlich die Expertise ist, die Frauen in diesem Bereich halt vorzuweisen haben, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn da nicht viele auf den einflussreichen Positionen stehen. Das heißt, eigentlich muss man sich schon wundern, wenn man sich vorstellt, dass es sowas wie Pro Quote in Medien gibt, was ja ein ziemlich großer Verein ist, wo ziemlich große Namen auch Mitglied sind. Ne? Also die Liste davon hat man, glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon mal angeguckt. Und Schöneborn, Anne Will, Anja Reschke, Patricia Schlesinger, Giovanni De Lorenzo, Sandra Maischberger, Susanne Beyer, Dunja Halali, so kluge Köpfe, die für Quote sind. Ja, die einzige, die dabei war die Ilna, glaube ich, ne? Bei Pro Quote. Ansonsten kannte man die alle. Unterstützt die Siebel, das heißt, sie wurde schon unterstützt. Sie hat ihre 1000 Euro zusammen, um sich einen neuen Computer zu kaufen und damit Podcasts zu machen. Aber sie macht das sonntagabends um 18 Uhr, das bedeutet Krieg. Ja, und für Podcasts brauchst du keinen 1000 Euro PC, aber sei es drum. Sagen wir es mal so rum, auch wenn ich die Siebel überhaupt nicht mag, gönne ich ihr das, dass sie ihr Geld eingenommen hat. Ja, ich fand es auch vor allen Dingen eher lustig, wer ihr das hier gespendet hat. Große Beträge von Anonymen. Und dann ist hier der Anatol Stefanovic dabei, dieser Sprachwissenschaftler. Nee. Mit dem Spruch, sieht man jetzt hier nicht, aber der hatte irgendwie den Spruch, ja, nervt die Allmanns weiter oder irgendwie sowas hat er gegeben. Das ist jetzt hier irgendwie nicht mehr eingeblendet, aber es war da irgendwie so irgendwas mit Allmanns. Als Ziel habe ich 1000 Euro eingegeben, weil ich einen leistungsstarken Computer für Ton- und Bildschnitt brauche. Oh mein Gott, die will doch jetzt nicht anfangen, YouTube-Videos zu machen, oder? Es geht um Filme und Podcasts, Projekte, die ich bald verwirklichen möchte. Ja, der Anatol Stefanovic hat ein Buch geschrieben, das da lautet: Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Ja, so ist da drauf. Er ist ein Atomlinguistiker, so wie der OPEX immer sagen würde. Ja, das ist so ein Typ, der auch ständig bei der Republika schon Reden gehalten hat, die ganz furchtbar waren. Zum Beispiel auch diesen komischen Comic von wegen, der auch bei den Progressiven so beliebt ist, mit diesem, wenn dich die Leute nicht leiden mögen, dann liegt das ja nicht daran irgendwie, dass sie dich unterdrücken, sondern nur, dass sie dich für ein Arschloch halten und dir die Tür zeigen und so. Das ist, ist auch irgendwie die Übersetzung von dem. Ja, und der Witz ist, sein Buch, wann wir politische korrekte Sprache brauchen, erscheint im Duden Verlag. Also Duden hat ja auch nichts mit Sprache zu tun, hat keinerlei Einfluss auf irgendwas und generell ist also Duden, also ist ja, also weißt du, ist ja... Daran bilde ich mir wieder ein, dass Kulturmarxisten irgendwo um Einfluss ringen, aber ich täusche mich bestimmt. Also. Und vor allen Dingen selber dann sowas wie Allmanns benutzen, so ein Wort, wenn man irgendwie so ein Sprachwissenschaftler einliest, der meint, oh, die Wörter, die verletzen ja alle so furchtbar. Die dürfen das, hast du das schon vergessen? Und dann, nee, habe ich nicht vergessen, aber ich sag's doch nochmal. Und oder dann halt irgendwie einen auf... bei uns ist es dann wieder okay. Oder ja, die anderen sind Arschlöcher, die man einfach nur die Tür zeigt. Aber du bist hier die gute Siebel, die was gegen die scheiß Allmanns macht. Ich find's klasse. Go Siebel, go Siebel. Gib mir Salz. Ja, es gibt hier irgendeinen Film. Da kann man besser eine Geschichte schreiben. Female Pleasure wird hier vom Frauenrat beworben. Und da wollte ich mal einfach ohne Ton hier so ein bisschen, man kann es in den Untertiteln sehen, was da so... Ah, komm, mach Ton! Komm schon! Nee. Ein Copyright Strike, das schaffen wir. Ach, die reden ja da eh nur irgendwie. Komm schon. Aber das kann man jetzt wahrscheinlich, doofes Krams. Soll ich mit Ton machen? Ja gut, ich mach mit Ton. Ja, mach mit Ton, lass einen Strike bekommen, das passt schon. Das hat auch Musik mit bei. Ja, Moment. Nee, das ist scheiß Musik mit bei, ich hab keinen Bock. Ja, auf jeden Fall, es geht irgendwie auf, warum Frauen dann permanent, das steht da, für wegen Aussehen irgendwie benutzt. Ist nur dafür da, um die Männer irgendwie das älteste Unrecht der Welt. Bla bla bla. Und ich kann ja was dafür, dass die Frauen nicht auf visuelle Sachen zucken. Was tun wir ihren Körpern denn an? Das Konzept der Liebe existiert in Indien nicht. Aha. Das ist rassistisch. Ich war 17 und musste mit einem völlig Fremden ins Bett. Ja, liegt aber jetzt nicht unbedingt an Männern, liegt an zum Beispiel dämlichen, zurückgebliebenen Religionen. Penisse werden vergöttert. Ach Gott, weil da in Japan ein Penisfestival ist. Ich machte einen Abdruck von meiner Vagina. Oh mein Gott. Welch ein Skandal im Japan des 21. Jahrhunderts. Die haben da halt andere Regeln für das Zeigen von Geschlechtsteilen. Ja, da kann man sich ja drüber unterhalten, aber ja, da so ein generelles Ding draus zu machen, außerdem ist es ja auch schon wieder ein Unterschied halt, ne? Also in Deutschland würde es halt keinen interessieren. So. Erhebt eure Stimme, habt ihr den Mut? Oh Gott. Also eine Doku über Female Pleasure. Mhm. Und wir alle müssen uns ändern. Wir müssen den neuen Menschen schaffen. Ja. Den neuen feministischen Menschen. Da hat ja auch die Naomi Wolf in der Beauty Myth, meinte ja auch, dass es genetische Zuchtprogramme gibt, in denen Frauen antrainiert werden soll, dass ihr Schluckreflex nicht mehr stattfindet und solche Sachen. So. Also so, es, ja, ich werfe es einfach mal so ein, so genetische Zuchtprogramme, um Schluckreflex genetisch aus Frauen zu entfernen. So, läuft. Also, so. Ja, aber dann verhungern und verdursten die doch. Also ich meine, wenn du nicht mehr schlucken kannst, was du gerade gekaut hast, oder du machst dir ein schönes Bierchen auf und kannst das nicht trinken. Och Mann, Nile, bist du doof? Die Antwort lautet, glaube ich, ja. Also zumindest, wenn ich mir das so durchlese. Ich bin immer noch an der Literaturrecherche für mein Projekt und finde es bemerkenswert, wie viele Studien es zum Zusammenhang von Alt-Right Misogyny und Nerdculture 4chan Gamergate gibt. Ja, und die Studien, die haben dann hier so Titel wie das, was sie hier darunter schreibt. Not all dead white men. Indem es darum geht, wie Alt-Right Misogynists und Redpiller die Antike zur Rechtfertigung nehmen. Die Antike zur Rechtfertigung. Ja, in dem Bericht geht es darüber, aber in der Bewegung ist es ja nicht darum. Und dann gibt es hier Artikel von Vox zur Belegung. Ja. Klasse. Also. Aber die Dame fühlt sich total gut informiert. Da gibt es so viel. Da war auch gerade jemand. Da war zwischendrin jemand, der meinte, er hätte sich sehr stark mit Incel-Kultur beschäftigt. Gibt's eine Incel-Kultur? Ja, definitiv. Scheinbar muss ja, wenn die sich damit beschäftigen. Oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reiner Zufall. Den Namen kenne ich doch auch irgendwo her. Ja, der wohnt bei uns. Da gibt's auch eine aus Südafrika eine Studentin, die hat den Titel von Minimia Moralia umgeschrieben, um einen Text auch über generell den Tweet, wie er da dargestellt ist, zu schreiben, wo sie auch halt sozusagen Adornos Gedanken verarbeitet hat, um halt auch über Gamergate zu schreiben. Also was direkt so in die Richtung von dem geht, was sie da jetzt so angegeben hat. Ja, also, Grievance Studies, sag ich dann. Also ich meine, das ist genau so ein Scheiß. Also. Ja, es gibt einen neuen Medienpreis. Hurra, ein neuer Witz-Medienpreis von den neuen deutschen Medienmachern mit dem Namen Goldene Kartoffel. Und den hat irgendwie die Bild-Zeitung gekriegt, weil die ja so furchtbare Arschgeigen sind. Und deswegen kriegen die so einen Hasspreis irgendwie von der Anti-Hass-NGO. Ein großer Spaß. Und auch die Reaktion für unterirdische Berichterstattung. Ich find's zum Piepen. Saskia Bellem, du und die Frau Nil, ihr beiden, auf euch könnte ich verzichten. Goldene Kartoffel, wie ist es, wenn wir mal einen einwanderungskritischen Preis machen, irgendwie? Goldener Gammelfleischdöner. Das läuft sicher gut. Ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass nach der goldenen Kartoffel da noch jemand was dagegen hat, oder? Ja, oder also. Blutiger Kebabspieß oder so. Ja, genau, kriegt dann demnächst jeder von uns, der nicht in unserem Interesse berichtet. Denn das scheint ja scheinbar auszureichen als Begründung. Die neuen deutschen Medienmacher. Hm, super. Ich glaube, das D steht ja für dumm. Macht Sinn. Du meinst naive, dumme Medienmacher? Ja, oder nämlich dumme Medienmacher. Ich finde es klasse. Hoffentlich bekommen wir auch mal eine goldene Kartoffel, aber dafür sind wir wahrscheinlich zu klein. Apropos dumme Journalisten, ach, was eine Überleitung. Ja, nach langer Abstinenz. Ich habe, es waren einige Kolumnen von ihr, die ich schon lustig fand und besprochen hätte, aber ich dachte mir, man muss der Frau nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Aber diesmal hat es wieder gereicht. Lasst euch doch nach vorgestern beamen. Konservative sollen in die Zeitmaschine steigen und dahin zurückreisen, wo sie hingehören. Also zum Beispiel soll irgendwie die AfD ins Nazi-Deutschland zurückreisen. Zum Beispiel, ja. Und was sie auch besonders aufregt, ist eine Werbekampagne von Lego, die ihren großen Spielzeugkran mit den Worten angepriesen haben, so kompliziert wie eine Frau, aber mit Bedienungsanleitung. Die hat Probleme, die Margarete, ey. Gepostet im Jahr 2018 auf Instagram mit Retro-Humor, mit dem die Leute von Lego sich im Jahr 1998 so viel gemütlicher machen könnten, als man noch dachte, dass Männer nicht zuhören können und Frauen nicht einparken. Ja, Margarete. Ah, Gott, Margarete, ey. Und sie, wenn es halt die Zeitreise nicht gibt, dann kann man vielleicht die Leute zum Mars schicken. Also sie ist schon so ein bisschen so, geh doch nach drüben, nur mit umgekehrten Vorzeichen halt. Früher hieß es ja immer, wenn irgendwelche Linken zu viel gejammert haben, geh doch nach drüben. Und Frau Stokowski sagt jetzt, geh doch nach gestern. Wenn jemand sagt, ja, aber sind Traditionen und vielleicht Werte, die man aus der Geschichte mitgebracht hat, nicht vielleicht auch wichtig und nicht nur das dumme Gekrähe von Mitzwanzigern bis Mitdreißigern irgendwie. Ich versuche das ja immer so zu sehen, so, also Traditionen sind Jahrtausende alte Memes und die können zum Teil schon auch ziemlicher Humbug sein, aber ich möchte halt die alten Memes schon auch verstehen, bevor ich die einfach weglasse. Also wisst ihr, was ich meine? So, ich will die jetzt nicht unbedingt annehmen, aber so hab ein bisschen Respekt vor älteren Memes. So, weißt du? So. Ja, vielleicht denke ich zu viel in Memes. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, Frau Stokowski. Wie immer halt völlig von ihrem eigenen Ding so eingenommen, dass sie nicht versteht, dass sie damit eigentlich wieder merkwürdig autoritären Strukturen das Wort redet. Aber gut. Also einen ähnlich glorreichen Artikel hatte aber auch Frau Berg die Woche noch, ne? Oh Gott, die Frau Berg halte ich nicht mehr so aus da. Ja. Ja, bei der Stokowski habe ich immer so das Gefühl, es gibt ja bei so, sag mal jetzt mal Journalisten oder Medienschaffenden sozusagen drei Modus operandi. Der eine ist, du möchtest das Gegenlager überzeugen, vielleicht andere Dinge sich zu überlegen, dann möchtest du den Horizont erweitern von deinem eigenen politischen Stamm sozusagen und dann möchtest du als dritte Option das Denken ausschalten in deinem eigenen politischen Stamm und ich sehe sie irgendwie so in der letzteren Gruppe immer so. Also und ja, also weiß auch nicht. Ja, aus der Reihe Dummheit kennt keine Grenzen. Der ASB, Arbeiter-Samariter-Bund, wurde angefragt, um für die AfD-Bundestagsfraktion erste Hilfekurse auszurichten und hat gesagt, nee, machen wir nicht für die AfD. Ja. Ich meine, das fällt doch jedem Blinden mit einem Krückstock auf, dass am Ende dann nicht die AfD drunter leidet, sondern irgendwer, der einen Unfall hat oder ein Herzproblem oder so und dann steht da jemand, der ist AfD-Fraktionsmitarbeiter und würde ihm helfen können, hätte er nur einen Erste-Hilfe-Kurs machen können. Ja, ich muss mir das gerade so vorstellen, irgendwer von den Grünen oder so hat zu viel Soja gegessen und greift sich an die Brust. Und dann kommt die AfD und will erste Hilfe leisten und die anderen Fraktionen rufen, ihr wollt nur spalten, ihr wollt gar nicht wiederbeleben, ihr wollt nur spalten. Ja, oder es heißt dann, die AfD hat nicht geholfen, weil es ein Grüner war. Da seht ihr, was für Nazis das sind. Oder ihr wollt ja gar nicht wirklich helfen. Ihr wollt ja nur die Organe von ihm rausnehmen. Keine Ahnung. Der Arbeiter-Samariter-Bund war selbst Opfer von Rechtsextremismus und wurde 1933 von den Nationalsozialisten zerschlagen. Moment mal. Es ist nicht wie bei der Linken, die ganz klar in der Nachfolge der PDS steht und damit in der Nachfolge der SED. Sonst so kann man keine kontinuierliche Geschichte von der NSDAP zur AfD konstruieren. Die gibt's einfach nicht. Die kann man, auch wenn da vielleicht Leute dabei sind, die die NSDAP nicht so scheiße finden wie die meisten Menschen in Deutschland, kann man keinen kontinuierlichen Prozess praktisch begründen und dann behaupten, ja, das sind die gleichen, die uns damals 1933 den Verband zerschlagen haben. Das ist einfach dumm. Du verstehst das auch, glaube ich, nicht. Also der Hitler, ne, bei der Machtergreifung, der hat hat er Erste-Hilfe-Kurs belegt und dann das war der erste Schritt zur Machtergreifung. Und da will jetzt einfach der ASB halt eben vorsorgen, dass das nie wieder, Leute. Erste Hilfe fürs Barbarentum, weißt du? In Hessen gibt es eine neue Hochrechnung, die dritte inzwischen. 28% CDU, 19,8% SPD, 19,4% Grüne, 6,5% Linke, 7,7% FDP, AfD 12%. Und Herr Lindner hat das Ganze ein Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung genannt und gesagt, die Große Koalition wird nur noch durch die Angst vor dem Wähler zusammengehalten. Ja, das kommt gut hin. Es ist doch so, dass die beiden Altparteien, CDU, SPD, halt beide 10 Prozentpunkte verloren haben jeweils. Also das ist schon relativ viel. Und das meiste ist natürlich zu Grünen und AfD gewandert. Bisschen FDP, weniger noch Linke und bisschen Sonstige. Aber also die Verluste, also zweistelliger Prozentbereich runtergehen, das finde ich schon krass. Also, so. Ja, aber glaubst du, das wird irgendeinen Effekt haben auf Berlin? Ich glaube nicht. Nein. Wir werden einfach weitermachen. Weil gerade die SPD weiß, wenn sie da jetzt irgendwie loslassen, dann sind sie ganz weg vom Fenster. Hm. Und so haben sie wenigstens noch ein paar Monate. Wir brauchen einen Koalitionsvertrag, dann müssen sie ja abarbeiten. Ne? Du bist ja lustig, Mammon. Naiv. Das soll mal gesagt sein. Julchen, heute ist der Tag der Leute, die wir lange nicht mehr zu Gast hatten, so ein bisschen. Ne? Genau, ich hatte die Julia. Das fand ich hier ganz niedlich, wie sie hier über diese Geschichte mit der Rolex von der Frau Czebli den Tweet von Herrn Lindner hier retweetet hat. Also ja, die ganze FDP hat sich auf jeden Fall so ein bisschen überschlagen dabei, der guten Dame. So ein bisschen mit Vorbehalten natürlich. Also ich habe da häufiger sowas gelesen wie, ja, vieles von dem, was sie macht, ist ja auch nicht so gut, wie ja hier auch steht. Ne? Über ihre Arbeit kann man demokratisch entscheiden. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Das andere war noch ein bisschen direkter. Aber so dieses Ding mit der Rolex, das wollten jetzt so die FDP-Politiker auf jeden Fall nicht so gerne haben, dass man das doof findet, dass sich Leute irgendwie im öffentlichen Dienst halt eine Rolex leisten können. Und das hat hier die Frau Schwab mit, das kommt auf die ewige Zitateliste, hier kommentiert, woraufhin Herr Lindner, und das war ja auch selber, weil hier hinten steht immer, wenn das einer von seinen Lakaien ist, dann steht hier immer TL für Team Lindner. Dann schreibt er hier, danke, und die Liste würden, glaube ich, alle gerne sehen, ihre Zitateliste. Wobei ich das auch ein bisschen lächerlich finde, diese ganze Diskussion um die Rolex. Also klar kann die Schäbli eine Rolex tragen, wenn sie das will, wenn die nicht von irgendjemandem als Bestechung. Ja, früher haben sich Leute ganze Häuser gekauft von ihrem Lohn. Ja, nicht nur eine Rolex, ganze Häuser. Das Ding ist aber, dieses so tun, als wäre das so schlimm und böse und überhaupt fies, sie dafür zu kritisieren, ist halt völlig, gerade von den Medien, wieder absolut heuchlerisch. Ich erinnere nur mal dran, was dem Herrn Schröder entgegengeschlagen ist. Mögen oder nicht, das ist ja hier nicht die Frage. Aber als der Bundeskanzler wurde, da wurde ständig über seine Anzüge und über sein Goldkettchen, Gerd. Goldkettchen, ja, Gerd. Also, da konnte man das noch irgendwie ohne weiteres verwenden, ohne dabei rot zu werden. Und jetzt, wenn es um die Frau Tschäbli geht, dann muss natürlich die gesamte Medienmeute sofort hinrennen und mit dem Finger auf die Kritiker zeigen. Auch einen schönen Vergleich fand ich hier diese Kündigung von Wöllemann und jetzt das Verhalten von der Ulla von der Leyen und dass sie immer noch im Amt bleiben darf. Also, ja, der Wöllemann damals ist für ziemlich viel weniger gekickt worden als die Uschi. Ich meine, allein, dass ihr Sohn bei dem Beratungsladen arbeitet, der in ihrem Ministerium halt richtig viel Kohle abgreift, ist so unsagbar lächerlich. Aber die wird total mit Samthandschuhen angefasst von der Presse, ne? Ganz komisch. Wobei ich, also ich glaube, ich mache mich damit unbeliebt, aber ich tue mich immer schwer dabei, wenn jemand Erfolg hat, auch finanziellen Erfolg, das stark negativ zu sehen. Also meine Güte. Moment. Also, das ist Ulla von der Leyen, oder? Nein, ich meine nur das, was ich auf Twitter gesehen hatte. So, ja, es ist die Doppelmoral. Das ist halt SPD. So, man inszeniert sich für den kleinen Arbeiter und ist dann, benimmt sich dann anders. Also ich denke mir da halt so, ja, die fähigsten Leute kriegst du halt auch nur damit, dass du ihnen viel Geld hinlegst. Ja, bei, bei der Tschäbli ist es gerade so in der Schwebe, weil sie ja auch da ihren, wie hieß der Verein noch, bei dem sie gesprochen hatte? Ja, die hat einen Haufen Verfehlungen, auf jeden Fall. Und aber generell an sich finde ich Rolex nicht schlimm. Das Ding ist, dass die Tschäbli halt einfach nicht liefert, wofür sie bezahlt wird. Wenn man ihre Auftritte sieht und das Gestammel und uninformierte Gerede von ihr, hat man nicht das Gefühl, man hat eine Politikerin vor sich. Ich denke, das ist ein großes Problem, dass sie halt trotz ihrer offensichtbaren Defizite halt so hofiert wird, weil sie halt natürlich eine super Identifikationsfigur ist. Frau, Einwanderin und so weiter und so fort. Ja. Aber das sind halt keine Kriterien, nach denen man die Güte von Politikern in irgendeiner Form misst. Ich finde, da passt irgendwie das englische Wort mediocre ganz gut. Auf only average. Mittelmäßig. Ja, ja, diesen Tweet hier von Herrn Kuhlein habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Es gibt Menschen, die können eine muslimische Frau wie Sascha Tschäbli in einem öffentlichen Amt einfach nicht ertragen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist nicht, also zumindest jemand, der wie Safsan Schäbli über diesen Krempel auch ständig redet und einen auf, die Muslime schon wieder und von uns erwartet man so viel und keine Ahnung, wie was irgendwie geht. Findet man da vielleicht nicht so gut. Da kann sie anziehen, was sie will. Ich finde Alice Weidel ja jetzt auch nicht plötzlich gut, wenn sie die Hundekrawatte von Alexander Gauland anzieht, wo ich mir halt denke, was ist das für ein komischer Vergleich? Ich meine, da kann ich auch sagen, ja, der Konstantin Kuhle, der kann einfach eine Frau nicht ertragen. So, ich meine, das sagt dann auch keiner, sondern der findet die halt blöd, weil sie irgendwelche Ansichten hat, die er nicht teilt. Und genauso findet man auch die Frau Tschäbli blöd, weil sie irgendwelche Ansichten zum Islam hat, die man nicht teilt. So, also, was das für eine komische... Ja, also... Ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Ja, damit wollte ich euch heute auch mal wieder quälen. Mit Miss Instap hatten wir auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Und das fand ich immer wieder besonders blöd. Und das gehört auch in die Ghibli-Ecke. Durchgezappt. Das Nicht-Thema der Woche. Die Berliner SPD-Politikerin Sausan Tschäbli hat ihren Facebook-Account deaktiviert. Wegen Hassbotschaften. Das ist ein Fakt einfach. Da waren Hassbotschaften. Ja, was war da los? Was war denn da los? Es könnte so ausgesehen haben. Nachtdienst in einem großen Verlag am Hamburger Baumwall. Ein quälender Gedanke. Wie bloß Klicks auf die Seite kriegen. Ach, da ist ja ein Tweet von einem Weltkollegen. Geht um die SPD-Politikerin Tschäbli. Ein Foto mit Rolex am Arm. Ist doch schon für Jahre alt. Egal. Hat der Kollege offenbar auf einem Account irgendeines Facebook-Nutzers gefunden. Gibt auch schon einige Empörung dazu. Na, bingo. Migrationshintergrund, eine Sozin, Rolex. Da ist doch ordentlich Musik drin für eine Neiddebatte. Was hat denn der Migrationshintergrund mit der Rolex zu tun? Gar nichts. Null. Nada. Es geht hier darum, dass wir hier eine Sozialdemokratin haben und dass viele Leute sich daran gestoßen haben, dass jemand, der für soziale Gerechtigkeit eintritt, sich halt mit solchen Bonzen-Dingern an den Armen zeigt. Es geht nicht darum, was für eine Religion die hat, und es geht auch nicht darum, wo die herkommt. Ja, Japania-Sozialisten. Ich finde vor allen Dingen jetzt dieses Szenario, was hier Zapp gerade aufbaut, finde ich absolut wahnsinnig. Also da meinen sie dann, dass da irgendwo so ein Typ sitzt. Natürlich ist es ein Typ, der sich überlegt, ich muss Klicks generieren. Aber diese ganzen beschissenen Artikel von der Stokowski und oder von Bento oder von Z und diesen ganzen Kram, wo man sich über alle möglichen Sachen aufregt, über die Bäckereigeschichte von Christian Lindner, über zig Männer irgendwie, die alle scheiße sind und so. Das ist nicht alles zum Klicks generieren. Da sitzen nicht irgendwelche Bekloppten in ihren Redaktionen und überlegen sich, oh, ich muss da irgendeine Scheiße raushauen hier heute, damit wir was auf unserer Seite drauf haben, irgendwelche Aufregerthemen. Nee, das ist alles seriöser Journalismus. Aber hier ist jetzt ein Typ wieder, ne? Und der macht der armen Frau ihr Leben schwer. Oh ja, zappt das Medienmagazin. Wer von euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt? Mir sagt keiner, was Armut ist. Hashtag Rolex. Geil, schnell einen Artikel schreiben. Und tada, ab auf Twitter damit. Schicker Hashtag dazu, Uhrengate und einen saftigen Teaser. SPD-Staatssekretärin im Shitstorm. Dürfen Sozen Rolex tragen? Die Berliner Staatssekretärin Sausan Schäbli ist Sozialdemokratin und protzt mit einer Rolex. Geile Geschichte. Die Klickmaschine läuft ja blendend. Sogar die Konkurrenz springt mit auf. Focus.de, Huffington Post, der Taz. Ja, komisch, wie das funktioniert, ne? Irgendwer schreibt einen Quarkartikel und alle machen sie mit. Ist das einen Kommentar wert? Alle schreiben jetzt darüber. Und die Bild pusht das Thema noch mehr. Oh, Nachrichten. Moment mal, hat nicht. Ich meine, Zapp hätte auch einen Beitrag darüber gemacht, oder? Kann das sein, dass die vielleicht auch an dem Kuchen teilhaben wollen bei Zapp? Nein, doch nicht, die doch nicht. Das sind die Guten, die sind voll Medienmagazin, weißt du, objektiv und klug. Also das ist eine nachgestellte Szene hier, ne? Also die hat schon gegeben, aber die haben wir nachgestellt. Die hat ihren Facebook-Account wegen Hassbotschaften deaktiviert? Und dann muss etwas in der Art passiert sein. Muss passiert sein. Ja? Zu viel Meinung? Entschuldigung. Ja, dann schicke ich da nochmal eine Korrektur raus. Der Artikel wurde überarbeitet, da die frühere Version kommentierende Elemente enthielt. Ja, aber alles, was ihr macht, enthält keine kommentierenden Elemente. Ja. Ohne dass der Text als Meinungsbeitrag gekennzeichnet war. Ich meine, zumindest steht bei der Stokowski-Kolumne drüben. Ja, und ich meine, ja, allein schon dieses komische Durchgezappt, diese merkwürdige Kategorie, die sie hier haben, wo sie irgendwie so eine Art Alibi Satire hier irgendwie raushauen mit so einem komischen Tonfall, damit sie hinterher wahrscheinlich auch sagen können, ja, ist ja nur Satire, was wir machen. Wir bitten um Entschuldigung. Naja, jetzt haben wir uns ja immerhin entschuldigt. Aber vielleicht ein bisschen spät. Ha ha ha. Ja, so viel dazu. Vielleicht ein bisschen spät, ja, wie sollst du das? Also, selbst wenn ihr jetzt, also, die gehen ja davon aus, dass das ja so absolut durchplant ist, aber selbst wenn es jetzt einfach nur so, ich schreibe halt mal irgendwas und das kommt bei rum, also, wie soll man das denn antizipieren, dass sowas passiert? Ja, der Witz war jetzt auch gerade, dass er selbst eine Rolex am Arm gehabt hat. Hast du nicht gesehen? Nee, da, ja. Ja. Das Video wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich kenne ganz konkrete Fälle, wo Spitzenwissenschaftler ihren Job hier in Dresden zum Beispiel nicht angetreten haben, weil die Frauen nicht mitgekommen wollten, weil sie eine andere Hautfarbe hatten und sich unwohl fühlten. Sie fühlten sich deshalb unwohl, weil sie irgendwie sich hier nicht willkommen fühlten im Land. Kann es sein, dass es an Ihrer Partei liegt, an Ihrer ausgerechneten Politik, dass Spitzenwissenschaftler nicht zu uns kommen? Das ist ja wohl eine wirklich sehr, sehr armselige Suggestivfrage, die Sie hier stellen. Und es ist natürlich ein hanebüchener Unsinn. Es gibt, und damit können wir an dieser Stelle wirklich mal aufräumen, in der AfD keinen Rassismus. Das ist ja wohl eindeutig. Hashtag Spitzenwissenschaftler. Ja, was für eine Frage, ne? Also. Ja, ich hätte jetzt auch gar nicht mitgekriegt, dass die AfD in Dresden in der Regierung ist. Also. Ja, aber die machen halt das Klima im ganzen Land so furchtbar, weißt du? Ja, aus der Opposition. Sehr merkwürdig. Ja, das ist halt eine rassistische Partei und da denken sich die ganzen Frauen von den Spitzenwissenschaftlern alle sofort, da kann ich jetzt nicht mehr hinziehen. Frank Müller-Rosentritt. FDP. Ja, verdammt noch einmal. Ja, ich glaube, ich muss hier mal gucken, ob es wieder geht. Elende. Dann muss ich das S wahrscheinlich entfernen. Keine Ahnung, was bei dir das Problem ist. Bei mir lief der. Ich habe es nochmal gecheckt. Ja, es geht überall nicht über HTTPS, aber wir haben es gleich. Da ist es. Wo wir es vorhin ja schon von zweitklassigen Komödianten hatten, die wir hier im Land haben, fangen die jetzt auch an, sich gegenseitig zu fressen. Oliver Pollack wirft Jan Böhmermann Antisemitismus vor und nennt seinen Namen nicht. Inzwischen hat er den Namen auch genannt. Und auch als er den Namen noch nicht genannt hat, war das nur ein sehr dünner Firnis über dieser Person, die da besprochen wurde. Also jeder, der ein bisschen was wusste, konnte sich da schon ausrechnen, dass Böhmermann gemeint ist. Und der Pollack, der ja seines Zeichens halt so ein bisschen so damit kokettiert, dass er selber Jude ist und dass er halt diesen jüdischen Blick komödiantisch verarbeitet, hat halt so eine Art Biografie geschrieben und hat Böhmermann dafür kritisiert, dass er halt so halbgare Scherze über das Judesein gemacht hat. Unter anderem ist er wohl mit einer Desinfektionssprayflasche rumgelaufen und wollte den Leuten, die dem Pollack die Hand gegeben haben, die Hand desinfizieren und ähnlichen Kram. Ja, also da kann man jetzt, ich weiß gar nicht, auf welche Seite man sich da schlagen soll, auf die von Pollack, weil er sich persönlich angegriffen fühlt. Das kommt mir ein bisschen SJW vor. Auf die von Böhmermann, der da halt derbe, aber meiner Meinung nach im Rahmen der Satire geschützte Dinge getan hat, kann ich auch nicht, weil der Herr Böhmermann ja auch das so auslegt, wie er will, je nachdem, wie es ihm passt. Puh, aber ich finde es schön, dass sie sich untereinander hauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der Böhmermann hat ja auch darauf reagiert. Kannst vielleicht den Tweet gerade mal einblenden, den er da als Antwort rausgehauen hat. Das ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Ich kann leider ohne angemessene Umsatzbeteiligung nicht an der nachträglichen Umdeutung von ultrakrassen Ficky-Ficky-Comedy-Karrieren in schillernde, sensible, intellektuellen Biografien mitwirken. Ja, also dafür steckt der Böhmermann jetzt unerwartet viel Kritik ein von den Medien. Und es würde mich nicht wundern, wenn er da auch wirklich sich einen Zacken aus der Krone gebrochen hat bei der Aktion. Wie gesagt, ich kann es kaum für mich selber einordnen, weil ich beides irgendwie, sowohl dieses Getue von Pollack als auch die Reaktion von Böhmermann unterirdisch finde, aber Satire darf alles. Ist eigentlich ein wichtiger Satz, an dem man nicht drehen sollte. Und ja, So scheiße ich den Böhmermann finde, glaube ich halt nicht, dass er ein Antisemit ist. Aber oh, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Böhmermann ist der Beste. keine Ahnung, ich weiß auch schon fast zu wenig über Böhmermann selber. Ich kenne nur seine härtesten Aktionen da mit seinem Reconquista-Internet-Ding. Und ich habe mir versucht, ein paar Sendungen von ihm anzuschauen, aber ich habe, wenn du eine Comedy-Sendung schaust und komplett eine Stunde nicht mal mehr irgendwie so im Kopf haha denkst, weißt du, du musst ja jetzt nicht unbedingt lächeln oder so, sondern einfach nur so, ha, lustig, so, nicht mal mehr das. So. Was ich daran noch ganz interessant fand, war, dass der Pollack wohl seinen Buchvertrag mit Kiepenheuer und Witsch verloren hat, weil da der Böhmermann auch unter Vertrag ist und der Chef vom Verlag gesagt hat, nö, das Buch drucke ich nicht, weil das sind Unterstellungen und überhaupt und sowieso. Naja, jetzt ist er halt bei einem anderen Verlag. Ja, also zum Böhmermann kann ich auf jeden Fall eine positive Sache machen, sagen. Ich fand es unglaublich gut, dass er damals die Göring-Eckardt mal angesprochen hat auf ihre Verstrickung mit der evangelischen Kirche, mit der EKD, was irgendwie kein Journalist irgendwie, also zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte, mal irgendwie sie darauf angesprochen hätte, dass es überhaupt gut ist, dass ein Politiker da sich irgendwo engagiert und so. Weil das geht ja immer so als komplett normal in Deutschland. Und ja, das war natürlich in so einer komischen Witzsendung da irgendwie und das ging natürlich auch nicht lange und eine Antwort hat er natürlich auch nicht gekriegt, aber ja, wäre ganz schön, wenn man, also wäre ein Reflex, den ich jetzt auch hätte, wenn ich jetzt in der Lage wäre, mich mit der Dame mal zu unterhalten. Und finde ich eigentlich komisch, dass das außer so einem Herrn Böhmermann keinen weiter stört. Oh ja, bitte lass uns dieses Video anschauen. Also es geht um die Geiselnahme vom Köln Hauptbahnhof und in Sachen Mikro, Facial Expressions, das ist so eine schwammige Wissenschaft und ich habe darüber zwei Bücher gelesen, die jetzt aber glaube auch nicht wirklich wissenschaftlich waren. Ich habe auf Twitter ein ordentliches wissenschaftliches Buch dazu empfohlen bekommen von Dodgefighter_wow. Und lass uns einfach mal das Video angucken. Und ich weiß, ich tue euch jetzt damit schon drauf primen, was ihr sehen sollt. Aber achtet mal darauf, wie oft dieser Mensch mit den Augen blinzelt. Und Augenblinzeln soll heißen, dass man versucht, die Realität auszublenden. Also und schaut euch einfach das Video an. Mit R hat eine lange Vorgeschichte, psychische Erkrankungen. Er hat Antidepressiva genommen, er ist in ambulanter Behandlung gewesen. Er hat offensichtlich Benzin geschnüffelt, er soll spielsüchtig gewesen sein. Also es entsteht jedenfalls im Moment sehr viel eher das Bild eines Menschen, der viele persönliche Probleme gehabt hat, als dass man sagen könnte, dass er ein überzeugter Radikaler, ein Islamist gewesen sei. Und ich finde es hier speziell interessant, dass halt einfach, ja, psychisch kranke Menschen, da gibt es viele, ja, Ideen, wie diese Menschen drauf sind. Und oftmals, wenn irgendwas mit Gewalt passiert, erklärt man sich das dadurch, das ist doch krank. Das Interessante ist aber, dass psychisch kranke Menschen in der Regel zu weit weniger gewalttätigen Straftaten neigen. Wo man eine Verbindung sieht zwischen Islamismus und einer Abhängigkeit, also Drogenabhängigkeit, da gibt es eine Verbindung. Und zwar, wenn die Menschen sozusagen auf die falsche Fährte kommen, streckt ganz gern auch mal der salafistische Verband den Arm aus, um jemanden aufzustützen. Und in der Regel ist man dann in der frischen Verarmung, also man verarmt durch den Drogenkonsum. Und dann geht es einem auch nicht so ganz gut, wenn man halt Entzugssymptome bekommt und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, guck mal, Religion und so, dann kommt es immer ganz gut an und ein ehemaliger Drogenabhängiger, der neigt dann ganz gerne auch zu sozusagen so einer extremen Kehrtwende. So. Und man geht dann aus dem Polytoxikomanie geht man dann über zu, ja, ich bin jetzt super religiös. Also so eine Radikalisierung in die Richtung, es ist absolut denkbar und sollte den Leuten eigentlich bekannt sein. dass man hier jetzt aber drauf geht, so, ja, psychische Probleme, ich, ja, Leute, es vielleicht hat es was mit dem Buch zu tun, mit dem er aufgewachsen ist, in dem halt auch zum Teil harter Quatsch steht. So, kann das vielleicht ein Grund sein? Also, muss es wirklich psychische Probleme sein? So, was ja eher die Ausnahme ist. So, ist es vielleicht einfach nur im falschen Milieu? Also, so psychische Probleme und gesellschaftliche Probleme oder sagen wir ein Problem mit der Gesellschaft, das geht ja gerne mal einher. Naja, es ist doch gar nicht, passt das doch irgendwie auch zusammen, finde ich. Ja, und warum wird das vor allem immer bei Angriffen aus der Richtung sofort hervorgeholt, dieses psychische Probleme? Und bei vielen anderen Sachen fällt das halt unter den Tisch, siehe dieser Typ, der die Briefbomben in Amerika verschickt hat. Ja. Trump-Fan, radikaler Trump-Fan, was weiß ich. Da ist nie die Rede davon, dass der Typ, also ich habe mir nur mal ein paar Sachen von seinen Social-Media-Accounts angeguckt, der kam für mich auch nicht rüber, als ob er alle noch irgendwie alle Tassen im Schrank hätte. Also das ist Amerika, ne? Ja, und darf... Ja, aber die deutschen Medien haben ja genauso, also die haben das ja übernommen, das Narrativ wieder mal, ohne zu fragen. Ne? Und ich meine, was so psychische Probleme, eine merkwürdige Kommunikation geht damit einher. Da kann ich eine Verbindung sehen, auch eine merkwürdige Internetkommunikation. Aber sozusagen direkt zu Taten schreiten, psychische Krankheit ist halt eigentlich so da. So, zumindest von dem, was ich an Forschung kenne und was ich auch von Gesprächen mit einem Bekannten kenne, der halt Psychiater ist. Vielleicht weiß der es ja auch nicht richtig und ich habe dann keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall höchst interessant, dass wir den Pittsburgh-Typi haben. Wir haben den Bombenversender, der merkwürdige Uhren baut an seine Bomben dran, die keinen keinen Alarmknopf haben. Und, so. Und da kommt sowas wirklich gar nicht. Und hier haben wir einen Journalisten, der während er gefilmt wird, so oft mit den Augen blinzelt, dass ich mir denke, der wünscht er sich gerade, dass er woanders ist. Weiß er, dass er dünnes Zeug redet? Sagt er das, weil er Haltung bewahren will, damit die Stimmung nicht kippt? So, das lese ich da rein. Ja, er muss die Richtung vorgeben, ja klar. Und vielleicht lese ich dann auch wieder zu viel rein, aber einfach nur dieses Blinzeln, Alter, das ist mir so, Alter, es geht. Das ist irritierend, ne? Aber auch das, ich meine, dass zu jedem Scheiß wird dieser Maskolo rausgekarrt als Experte und was weiß ich. Vielleicht wäre es auch einfach mal Zeit, mal andere Stimmen sprechen zu lassen zu solchen Themen und nicht immer den gleichen, der immer das Gleiche erzählt. Wäre auch mal eine Idee. Außerdem steckt in Maskolo Maskulin ja schon drin. Ja, und ich meine, weißt du, auch bei Muslimen, die einen Quatsch machen, ich will da auch nicht immer unbedingt Terror rein interpretieren wollen, aber es ist irgendwie so, das Blinzeln, das macht mich wahnsinnig. So. Genauso wie die Giffey. Du meinst, der weiß mehr, als er sagt, ja. Ja, und die Giffey, die hat so ein Blinzeln in ihrer Stimme. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das Blinzeln in ihrer Stimme auf dem Bild nicht raushören? Meine Güte, Jungs. Nein, Quatsch. Oh Gott. Ich sehe schon, wir werden als erstes gelöscht für den Jugendschutz. Franziska will auf jeden Fall den Jugendschutz verbessern. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Hat es ja bei Gamescom auch schon gedroht. Weil das ist ja alles überholt und digitales Zeitalter und Cyber-Grooming und Cyber-Mobbing. Und deswegen muss man den Jugendschutz bearbeiten. Ja, aber auch so. Vor allem auch die Jugend. Die Jugend vor rechten Inhalten schützen, ist ja auch ein wichtiges Anliegen von ihr. Wobei ich halt nicht verstehe, was der Staat sich dabei denkt. Warum schützt er die Jugendlichen denn nur vor rechten und nicht auch vor linksextremen Dingen im Netz? Oder warum will er das nicht? Oder warum wird das zumindest so formuliert, als ginge es hier nur darum, eine politische Richtung irgendwie? Ja, überhaupt, was soll diese politische Richtung da, also wenn ich Jugendschutz höre, dann denke ich irgendwie an Bilder oder Gewaltdarstellungen, Pornografie. Ja, das war ja auch früher, Jugendschutz war früher, die sollen halt keine Morde sehen, keine Pornos, keine Alkohol trinken und keine Zigaretten und Drogen kriegen. Ja, aber da kümmert es sich nicht drum, ne? Also diese Zugangssperren oder so zu irgendwelchen Pornoseiten, die sind ja wohl ein bisschen von gestern, oder? So gibt es ja praktisch nicht mehr. Ja, aber ich meine, gegen rechts lässt sich heute halt auch gut verkaufen. Ja? Das ist eigentlich so ein gutes Substitut für politische Arbeit. Und was haben Sie geschafft, Frau Giffey? Ja, gegen rechts. Ach, dann super. 120 Millionen ausgegeben. Ne, kommt da jetzt eine Rede oder was? Achso, okay. Nee, das wollten wir uns nicht antun heute. War schon schlimm genug. Ja, das ist nett. Aktivisten erfolgreich, doch kein Google Campus in Berlin. Da wollte meine Weltfirma Geld in Berlin. Aber die sind sexistisch, das geht nicht. Ne? Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass halt die wollten das ja in Kreuzberg machen. Und in Kreuzberg gibt es halt eine gewisse Klientel, die nicht möchte, dass sich was ändert. Weil solange das immer noch so versifft runtergekommen und ja, einseitig besetzt ist, Kreuzberg, kann man da halt auch noch für relativ kleines Geld leben und seinen sozialistischen Traum auf dem Rücken der Geberländer im Länderfinanzausgleich weiterträumen. Und wenn Google da was aufmacht, dann wollen da vielleicht auch Leute wohnen, die da arbeiten. Und dann muss vielleicht Sören Malte aus seiner WG ausziehen oder der Mate-Shop macht zu. Oder? Ja, soweit ich das verstanden habe, ging es auch noch nicht mal so sehr darum, dass Google da irgendwie selber diese, also die hatten wohl schon einen Mietvertrag unterschrieben für so ein Areal und die wollten eigentlich daraus auch, also quasi irgendwelche Firmen dann da auch reinlassen, halt auf diesen Google-Campus, irgendwelche Projekte, die halt unterstützt werden, irgendwelche Startups und so. Google dann. Und ja, also das wäre noch nicht mal so gewesen, dass das nur Google selber irgendwie genutzt hätte, sondern das hätte halt für ein paar Firmen aus Deutschland halt ja auch ziemlich viel bedeuten können, wenn die dann da für Google da was machen können. Und jetzt gibt Google das Gebäude irgendwelchen Social Justice Initiativen, die dann da jetzt irgendwie was machen. Top gelaufen. Weil bei den Social Justice Initiativen sich ja keiner arbeitet, der dann da in der Nähe auch wohnen will und vielleicht Sören Malte aus dem Mate-Laden. Aber vielleicht sollte man Kreuzberg auch einfach so in so eine Art Freiluftmuseum verwandeln. So lebende Geschichte. Wie geht es den Wohnungslosen besser, als sie denken? Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, also so sagt das zumindest in der Umfrage, die sie wohl bei der Caritas gemacht haben. Also sie ist irgendwie Alice Salomon Hochschule. Und ja, also es gibt wohl wenige, die jetzt wirklich in richtig prekären Verhältnissen leben. Die meisten haben wohl die Möglichkeit, halt irgendwo unterzukommen, entweder halt betreutes Wohnen, irgendwelche Gemeinschaften dafür oder ja notfalls halt irgendwelchen Abbruchhäusern oder so. Und der Anteil der Leute, die halt eben richtig prekär sind, ist wohl relativ klein und es sind aber zum größten Teil wohl Osteuropäer. Ist das jetzt mit den Wohnungslosen, damit man die Obdachlosen verschwinden lassen kann da drin, oder wie? So, was ja, du schreibst du, oder die schwere Falle wäre ja dann Obdachloser, richtig, irgendwie. Ja, das ist das Ding, da schreiben sie halt eben auch, dass quasi die Leute nicht als obdachlos gelten, wenn die halt irgendwo unterkommen. Die gelten aber als wohnungslos, wenn sie halt keine eigene Wohnung haben. Also, wenn sie nirgendwo keinen festen Wohnsitz haben, quasi. Das meine ich, also ein bisschen ist das ein bisschen. Die eigentlichen Obdachlosen verschwinden dann so ein bisschen da drin, ne? Na, da schreiben sie auch von, dass die halt eben nicht so einen großen Teil ausmachen würden. Okay. Und irgendwas schreiben sie auch mit Frauen, was ich ein bisschen merkwürdig fand. Wo war es hier? Ja, genau. Extra gefährdet sind der Studie zufolge Frauen. Vor allem ihre eigene Einschätzung der Lage ist schlechter als bei den anderen Gruppen. Ach, ganz was Neues. Ja, und vor allen Dingen, wo sie vorher noch quasi dem sagen, sozusagen, ja, ihr mault quasi, also ihr schätzt es schlechter ein, als es eigentlich ist. Aber bei den Frauen ist es dann wieder okay, sozusagen. Also die ausschlaggebend ist, was die Frauen halt sagen. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, da viele Frauen keinen Kontakt zum Hilfesystem haben und daher nicht in der Umfrage auftauchen. Also die sind wahrscheinlich nicht bei der Caritas da irgendwie gewesen oder so. Extra gefährdet im Bereich häusliche Gewalt sind der Studie zufolge Männer, vor allem ihre eigene Einschätzung der Lage ist schlechter als andere Gruppen. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, da viele Männer keinen Kontakt zum Hilfesystem haben und daher nicht in der Umfrage auftauchen, habe ich noch nirgendwo gelesen. Ja. Aber hier ist natürlich klar, die Gruppe, die weniger betroffen ist, statistisch, die ihre Lage aber viel schlimmer einschätzt als die Leute, die wirklich betroffen sind, die sind auch noch vom Hilfesystem abgehängt. Schrecklich. Ja, woher kommt denn diese Entfernung da? Keine Ahnung. Sagen Sie uns zu. Nee. In der Gefahr, etwas Furchtbares zu sagen, aber ja, also, was ich halt kenne, ist, dass du dann halt im Sommer über trinkst und rumhängst und dann halt im Winter mit 3-4 Leuten dich zusammentust, eine Wohnung mietest und im Sommer halt wieder kündigst, also, weißt du, Frühling kündigst und dann halt wieder rausziehst und dann halt die ganze Zeit trinkst. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Lebensstil klasse ist oder so, aber den ganzen Tag trinken hat schon auch was. Also, so. Ja, ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt. Und wo wir gerade von unbeliebt sprechen, über Gebühr studieren. Dieser Artikel beschäftigt sich sehr gut damit, warum Studiengebühren Sinn machen, wenn man sie ordentlich umsetzt. Also es geht darum, dass halt von Akademikerfamilien 3/4 der Sprösslinge an die Uni geht und dass halt von Arbeiterfamilien halt nur 1/4 der Sprösslinge an die Uni geht und dass halt Deutschland einen ziemlich hohen Schnitt hat von Menschen, die Studiengänge abbrechen, so 30% und in den Ingenieursfeldern sind es 50%, Psychologie sind so 10% und dass, wenn sozusagen man ein Gut erhält, bei dem man halt zahlen muss, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sich vorher richtig ordentlich Gedanken macht, auf was man sich einlässt und dann nicht in einem Studienplatz ankommt, den man eh abbricht, während jemand anders halt sozusagen seinen Traumstudienplatz nicht annehmen kann. Und die Sache mit den Akademikerkindern ist halt auch die, dass sozusagen der Durchschnitt der Menschen dann halt den Akademikern ja die Studiengebühren finanziert. Und man könnte das halt nach einer Einkommensstaffelung machen über die Eltern, also über deinen sozialen Stand. Und dass du je nachdem dann halt deine Gebühren zahlst und dass du vielleicht, wenn du hervorragende Studienergebnisse hast, eventuell sogar ein bisschen Geld zurückbekommst oder halt Nullkosten hast. So, damit die Leute motiviert sind, ihr Studium abzuschließen und auch ordentlich abzuschließen. Und der Artikel geht halt da ganz gut drauf ein. Also er ist auf jeden Fall lesenswert und also sozial gerecht ist es auf jeden Fall nicht, wenn es gar nichts kostet. So, also ja, da habt ihr es. Und was auch angesprochen worden ist, dass in den Geisteswissenschaften oftmals die Arbeiter, also die Akademiker, die rauskommen, wenn die dann arbeiten, dass sie nie und nimmer das Studium richtig zurückbezahlen können und dass das halt auch so eine Sache ist. Also der Artikel ist echt gut. Schaut ihn euch mal an. So. Ja, habe ich mitgebracht. Die hat Spiegel heute, glaube ich, erst geschrieben, dass die ja, große Koalition sich jetzt darauf geeinigt hat, Selbstständigen es nicht so schwer zu machen, Krankenkasse zu zahlen. Und zwar legen die wohl grundsätzlich einen Lohn oder ein Einkommen von 2.200 Euro ungefähr zugrunde. Und dann bist du schon so mit 450 Euro für die Krankenkasse dabei. Und wenn das aber nicht stimmt, sondern du verdienst eben nur 1.000 im Monat am Anfang von so einer Selbstständigkeit, kann das ja durchaus mal passieren. Dann bist du eben mit 550 Rest oder so ganz schön dünn bestückt. So. Und das haben sie jetzt geändert. Und diese Bemessungsgrenze auf 1.038 Euro runtergesetzt, sodass das da für Selbstständige etwas leichter wird, einen Einstieg zu finden, finde ich persönlich sehr gut. Also, wir machen ja sonst immer nur alles für Konzerne, endlich auch mal ein bisschen was für normale Selbstständige. Ja, Ja, der Linus ist schon wieder da. Linus Torvalds, der Chefentwickler vom Linux-Betriebssystem. Der hatte sich ja vor, ja, vielleicht einem Monat oder so, ist noch nicht so lange her, hat er sich eigentlich zurückgezogen gehabt, für eine Weile angekündigt. Und das war ja eigentlich so begründet, dass er irgendwie häufiger ja irgendwelche Leute angepault hat und sich mal so ein bisschen quasi runterkommen wollte von dem ganzen Stress da los. Und ja, war er nicht so ganz einverstanden mit den Entwicklungen, die in einer Zwischenzeit da passiert sind, und jetzt ist er halt schon wieder da. Aber dieser Verhaltenskodex, den sie in seiner Abwesenheit eingeführt haben, der soll wohl erstmal nochmal so bleiben. Also das wird sich noch zeigen, ob sich daran irgendwas ändert jetzt. Da hat man ja auch drüber berichtet. Was steht da drin? Irgendwie lieb sein zu Frauen und so? Ja, sicher. Ja, das ist halt einer dieser typischen, keiner weiß, wofür man es braucht, Code of Conduct. Boah, das Ding hier. Boah. Yay. Da möchte man seinen Firefox deinstallieren, ganz ehrlich. Ja, zu wenig Geisteswissenschaftler gibt es angeblich in der Tech-Branche, sagt die Mozilla-Chefin, die, glaube ich, eine Deutsche ist, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist doch ein Problem am Ende, wenn die Gender Studies streiken, ne? Ja, und das war ja irgendwie... Mitchell Baker hört sich jetzt nicht unbedingt nach einer Deutschen an, aber... Ah, ich glaube, dann ist es vielleicht eine neue oder so. Ich glaube, das war auf jeden Fall mal eine Deutsche. Natürlich müssten auch weiterhin junge Menschen in den MINT-Fächern ausgebildet werden, aber jeder moderne Student sollte Fähigkeiten erwerben, die weit darüber hinausgingen, erklärte Baker dem Guardian. Ja, das war früher so, Baker. Das war früher so. Und dann ist man hingegangen und hat für die Industrie das Studium so ausgedünnt und verschult, dass dafür kein Platz mehr ist. Also im Endeffekt, ja. Und ja, ich meine, für die Politik, also ich hab das paar Mal mitgekriegt, dass Politiker gerne irgendwie so Abschlusszahlen vergleichen. Oh, wir haben irgendwie 3 Millionen mehr Abiturienten als Frankreich oder so. Original. Ja, auf jeden Fall die Auswirkungen der Technologie auf den Menschen sollen damit besser begründet werden. Ja. Das könnte eine Mischung aus Soziologie, Anthropologie, Psychologie, Philosophie und Ethik sein. Und dieser Mix könnte dann Teil der zukünftigen MINT-Ausbildung werden. Warum? Warum? Ich meine, ich bringe einem Bäcker doch auch nicht noch, keine Ahnung, Elektrotechnik bei oder irgendwas sonst. Das ist doch Quatsch. Ja, aber die Technokraten kommen und da müssen wir jetzt eingreifen, damit die Technokraten nicht die Macht an sich reißen. Ach, damit Leute wie Steve Jobs oder Wozniak oder Gates nicht am Ende was machen, was allen Menschen nutzt, oder was? Ja, weil, weißt, nachher steht da niemand, der Genderwissenschaft studiert hat und erzählt denen was von kritischer Theorie. Und das wollen wir doch verhindern wissen, weißt du? Ist es nicht gerade die Tech-Branche, die wie bekloppt Social Justice hinterherrennt? Also hat man nicht sowieso schon das Gefühl, dass da genug von diesen Leuten sind? Im Englischen gibt es das Wort Rent-Seeking Behavior, wenn sozusagen Menschen einfach nur Geld abkassieren, dadurch, dass sie sich halt irgendwo in einem System an was dran nisten, ohne dass sie der Gesellschaft wirklich irgendeinen Dienst erweisen. Und ich sehe da halt Rent-Seeking Behavior. Man will in die Tech-Branche gehen mit seinem Studien, mit seinem Studium, was man hat, was aber halt nicht so richtig nützlich ist. Also was halt dann das Studium selber willen eher studiert wird, und dann will man aber doch noch irgendwo in die Branche reinkommen, um ein richtiges Gehalt zu haben. Und da denke ich mir halt, dann studier doch bitte was richtig Nützliches und mach dich nützlich in der Gesellschaft. Nicht, dass Philosophie nicht nützlich ist, aber meine Güte, so, du weißt vorher genau Bescheid, worauf du dich einlässt, und heul nicht nachher rum und sag, wir brauchen Forderungen nach Rent-Seeking Behavior, nach einer Substitution dafür, dass sie was studiert hat, was nicht so viel Wert hat. So. Gerade in Tech-Firmen müsste es doch auch besonders auffallen, wenn Leute irgendwie so unterschiedlich... Ja. Und ich meine, Philosophie geht ja sogar noch. Anthropologie ist halt schon so... Pff, also... Ja, Anthropologie für sich ist eine tolle Sache. Kann man auch studieren. Aber wie du sagst, man muss halt wissen, dass es da nicht so viele großartig bezahlte Jobs gibt. Und dann hinterher Ja. irgendwie von hinten irgendwie auf den Buckel der Leute einsteigen zu wollen, die halt was studiert haben, was vielleicht trockener und weniger interessant ist. Und weißt irgendwie, dann drück halt noch einen Bachelor in Computerwissenschaften raus oder so. Weißt du, meine Güte. Dann mach deine Ausbildung in Philosophie oder in Soziologie und mach noch ein bisschen was, damit du nicht das 12. Rad am Wagen bist, so. Geh, Alan. Die Ellen Pau, mit der haben wir uns schon seit Gamergate-Zeiten öfter mal beschäftigt. Und hier antwortet sie auf einen Tweet von Carlos Mazza, der sagt: Schlaf mit niemandem, der glaubt, dass die Diversität der Ideologien eine neutrale, gute Sache ist. Viele Ideologien sind schrecklich und gewalttätig. Und sie verdienen es, von der Öffentlichkeit ausgeschlossen zu werden. Egal wie ergeben ihre Unterstützer sind. Also man soll keinen Sex haben mit Leuten, die glauben, dass verschiedene Ideen irgendwie eine gute Sache sind. Und dann kommt Alan K. Pau und haut noch einen oben drauf und sagt, nein, man soll die auch nicht einstellen, weil das sind rassistische, frauenfeindliche, homophobische, fremdenfeindliche, islamophobische und intolerante und respektlose Ideologien, die man an seinem Arbeitsplatz nicht haben möchte. Hat die denn über irgendwelche Einstellungen überhaupt noch zu entscheiden? Das Letzte, was ich von der gehört habe, war doch, glaube ich, dass sie irgendwo rausgeflogen ist oder so, oder? Ja, das kann ja schon sein, aber ich meine, es geht ja hier darum, dass sie sagt, egal, also sie sagt es ja Polizei. allen, ne? Ja. Stellt die nicht Als ein. ehemalige Reddit-Tante, die ganz oben war, Das in der war's. Corporate Ladder. Ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man denn von einem ganz neutralen und harmlosen Diversity of Ideas oder Ideologies auf rassistisch, homophob, frauenfeindlich etc. kommen? Das geht nur, wenn man in seinem Gehirn schon eine Verbindung gemacht hat zwischen jemand ist nicht meiner Meinung und will verschiedene Meinungen zulassen und Nazi. Das ist krank, Ellen Pau. Krank, lass dich behandeln. Socialist Scandinavian Countries skyrocket up in laissez-faire Index. Da gibt es dann die Economic Freedom of the World Publication und da hat man festgestellt, dass sozusagen die skandinavischen Länder, die immer für die ganzen Sozialprogramme hochgelobt werden, dass die im neuesten Report in Sachen laissez-faire Kapitalismus ganz oben sind. Also wo man versucht, so wenig wie möglich in die freie Wirtschaft einzugreifen. Und natürlich sind hohe Besteuerungen auch immer ein Ansporn, sich anders zu verhalten, wie man es normal machen würde innerhalb des Wirtschaftsgeschehens. Davon aber abgesehen ist es halt interessant, dass sozusagen die Skandinavier ihren hohen sozialen Standard nur deswegen hinbekommen, weil sie halt stark kapitalistisch sind, laissez-faire Kapitalismus. Und diese Propaganda wurde ihnen präsentiert vom Mises-Institut. Ich finde es toll, aber manche finden es gar nicht toll. Da habt ihr es. Ja, hier haben wir ein paar schöne Bildchen. Da können wir mal durchscrollen. Back to the Future. To the Soviet Future. Weißt du, offizielle sowjetische Propagandabilder. Das passt auch Schön. total gut auf das Mises-Institut. Hier das Gebäude rechts da, wo der Lenin oben steht. Das war so ein Monument, was man bauen wollte, was man aber nicht umgesetzt hat. Was so, wie soll es heißen? Platz des Triumphes, sollte der davor heißen. Ich weiß nicht. In Civ 5 gibt es einen Mod, wo man das als Wunder auch bauen kann. Auf jeden Fall. Ja, also, aber es wurde leider nie gebaut. So. Also. Jetzt leider. Ja, ich finde, das sieht cool aus. So, ich keine Ahnung. So. Wären bestimmt viele Menschen dabei gestorben, das zu bauen. Also, eigentlich schon gut, dass das Ja, vielleicht aber nicht nicht, wenn gebaut man hier worden ist. diesen Krabbel-Dingsbums gehabt hätte. Da hätten die ja einfach außen an dem Gebäude hochlaufen können mit dem Ding. Ja. Guck mal, ein Weltraumaffe, würde ich sagen, oder? Ja. Von der Figur her. Eisbrecher, weißt du? Ja gut, die haben sie ja gebaut, Atomeisbrecher. Der Fischsauger. Das wäre viel besser, als Plastik ins Meer zu tun. Fliegende Autos und Paraden. Hinten ist wieder das Monument. Interessant, wie, also die Flugfähigkeit des Helikopters ohne irgendwie Ruder und so. Interessant. Okay. Raketenabschussrampen mitten in der Stadt. Das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Oder? Guck mal hier, Stalker, Shadow of Chernobyl ist das doch gewesen. Oder? Nee, die Idee war, dass man am Boden vom Meer so rumläuft und irgendwie Seealgen erntet oder sowas. Cool. Na, es ist ganz interessant, wenn du die Sowjetunion anschaust, viele Ideen für Projekte, die hatten, ob jetzt Bauprojekte oder technologische, die lesen sich immer wie so ein Science-Fiction-Plot. Das ist total interessant eigentlich. Also. Und so als geheimes Feature, der erste Satz am Anfang von der Einleitung vom Stream, das war der Spruch, der an den Gulags am Eingangstor stand, den aber kaum jemand im deutschen Raum kennt und auch auf Google nicht gefunden wird. Also, und guck mal, so das Bild ist doch total crazy hier. Jemand, der einen Monitor auf seinem Handy drauf hat, auf seiner Uhr. Das hat es nie gegeben. Ja. Ja. Kauf dir Uhr von Apfel. Oh, was ist das denn, eine Hyperloop? Ja. Die wollen doch jetzt wirklich da irgendwie so eine Teststrecke jetzt eine neue jetzt einweihen, die Tage, ne? Vom Hyperloop in L.A. Wie lange denn? Ich weiß nicht, wie lange es diesmal ist, aber da kommen auch wieder nur höchstens 250 km/h zusammen. Also, ja. Mal abwarten. Hoffentlich rostet sie nicht so schnell wieder. Oh, das hier finde ich cool. Das könnte ich mir so zur Arbeit fahren oder so vorstellen. Cool. Sie schon mit dem Kasten. Um den Kapitalismus zu zerbrechen. Das ist vor allen Dingen lustig, wie da hinten immer noch so Hammer und Sichel dran klebt. So. Ob das Arbeiter und Bauern wären, die das hier zusammen. Genau. Nee, die Arbeiter und Bauern sind unten da, wo das Wasser ist. Das müssen immer das Wasser da rausschippen. Typische sowjetische Technik. Wie gut, dass OPEX nicht da ist. 71% der jungen Amerikaner untauglich fürs Militär. Ich fand das ganz interessant, weil die Amerikaner gehen auf die 50% Übergewichtigkeitsmarke zu. Sie sind da noch nicht dran, aber es geht in die Richtung. Und da hat ein Think Tank gesagt, das ist ungut, wenn wir nicht genügend Menschen haben, die fürs amerikanische Militär in weltweiten, globalen, unlösbaren Konflikten sterben. Und 71% passen nicht in die Rolle des Soldaten. Also. Aber wir können denen doch so Exoskelette bauen heutzutage. Oder warum schicken wir nicht gleich Roboter? Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall. Wir schicken Roboter mit dem Hyperloop in die Krisengebiete. Ich würde auf jeden Fall noch anmerken, wer nicht dienen kann, der kann auch nicht befehlen. Also, und damit 71% passt schon mal gar nicht ins Konzert. Tja, dass der John Lennon geahnt hätte, wie wäre dann wohl sein Imagine-Lied ausgefallen? Ja. Und immer noch gibt es den Bio-Espresso zum 200. Jahrestag von Karl Marx bei Telepolis. Hammer. Wie lange soll das noch gehen? Bis zum 300. Was haben sie denn abgezogen? Ach ja, hier geht es um Gap. Der komische Mensch, der das hier geschrieben hat bei der FAZ, ich glaube, den kennen wir auch irgendwo her. Der Sebastian Ehler, ich glaube, der hat schon mal irgendwie so einen total bescheuerten Beitrag geschrieben. Irgendwie kommt mir diese Fresse so bekannt vor. Naja, da klingelt irgendwas. Da klingelt irgendwas. Ich sag's auf jeden Fall nicht. Gap. Gap ist halt ganz böse Nazi-Plattform. Und jetzt, wo da ja diese Sache da war in Pittsburgh, muss man halt Gap platt machen, weil ansonsten ist Unfrieden. Ja, auch wie die deutschen Medien da gleich wieder das Zeug nachplappern. Gap ist Twitter für Rassisten und Antisemiten. So, was? Ah ja, genau. Ja, ich höre nochmal von der Welt. Das Sie sagen auch einen Titel zu schreiben, ist schon so keck, ne? Dass es nicht in deren Köpfe geht, dass es, dass es zu nichts führen kann. Weil wenn ich den Leuten die Plattform wegnehme, wird es mehr von diesen Amokläufen geben, wird es mehr Gewalt geben. Ja, das schreibt der Herr Eder auch in seinem Artikel, dass das irgendwie angeführt werden würde, dass oder quasi damit gedroht wird, dass es dann noch mehr Gewalt gibt, wenn man ein Gap wegmacht. Ja, du hast halt dann einen höheren Grund, dich komplett nur noch mit Gleichgesinnten irgendwo in der Nische zu treffen, was halt in Sachen Radikalisierung nicht unbedingt positiv sich auf die Gesellschaft auswirkt. Aber das schreiben halt auch Menschen, die Terrorexperten sind und zum Beispiel Indonesien analysieren in Büchern über den radikalen Dschihad. Aber vielleicht haben die auch alle Unrecht, ich weiß es nicht. Aber daher habe ich die Info, nicht von bösen Rassisten, sondern. Man muss das alles in den Untergrund drängen, dann sind die entwickeln die eine friedvolle Ideologie. Das genau, genau. Also so funktioniert das immer. Hier von Memory. Memory ist ein Think Tank. Also die Memory-Memes, die geistern überall rum, aber ich würde jedem empfehlen, sich auch mal anzuschauen, wie Memory zur Welt kam, also was die so machen, warum die das machen. So, ich finde es gut, das, was die machen, aber da gibt es auch eine Hintergrundgeschichte. Und auf jeden Fall haben sie hier einen Eintrag, der einen helfen soll, halt einen Extremist zu erkennen, der halt also Islamofaschismus als Hintergrund hat. Und ich finde das ganz interessant. Also lest euch das mal in Ruhe durch. Also. Ja, ich lese schon mal Rede über Christen. Okay. Ja, der erste Schritt ist sozusagen, wenn du dann dich mit einem Muslim unterhältst und dann sagst, kann ein anderer Muslim einen Christen heiraten, also außerhalb des Glaubens, und wenn die dann sofort sagen, nee, Infidel, dann ist das schon mal eine rote Flagge, die hochgeht. Also. Und oder auch zum Beispiel innerhalb des ägyptischen Raumes, wenn du sagst, hey, die Kopten, wenn eine Kirche angezündet wird, das ist ungut. Und wenn man dann sagt, nee, aber es sind Ungläubige, dann rote Flagge. Also ich fand es interessant so. Es geht halt um den Kampf des Überlebens und um das Zurückdrängen der Barbarei innerhalb von Ägypten. Also. Okay, der Fokus hat mich von der Seite. Oh, nee, da ist wieder. In Nigeria gab es 55 Tote bei Kämpfen zwischen Muslimen und Christen. Streit war eine Schubkarre. Und ich würde behaupten, dass halt tribalistische Züge dem Menschen halt auf natürliche Art und Weise im evolutionären Prozess halt aufgegeben worden sind und wir es geschafft haben, über Kultur uns in größere Nationen sozusagen zu organisieren und man den Tribalismus dann so ein bisschen channeln tut in gesündere Bahnen, und dass aber in manchen Ländern so dieses Channeln des Tribalismus nicht ganz so gut klappt und deswegen sterben dann 55 Menschen wegen einer Schubkarre. So. Also nicht jetzt irgendwie eine Schubkarre, so. Ihr wisst, was eine Schubkarre ist. Also 55 Tote. Ja, sie sich doch wahrscheinlich in der Haare, weil es Moslems und Christen gegeneinander waren, ne? Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Problem in dem Land, den Norden voller Christen und den Süden voller Moslems oder umgekehrt. Ja, also genau, aber die treffen sich ja immer an so einer Grenze auch, ne? Aber Streit um Schubkarre eskaliert. 55 Tote. Good job. Ja, stimmt. Das ist schon krass. Ja, die UNICEF fördert weiter die Beschneidung in Afrika. Und zwar ist das ein bisschen perfides System, habe ich gelesen. Jetzt glaube ich nicht unbedingt in dem Artikel, sondern in einem anderen. Aber diese Bill Gates Stiftung hat ja da auch ihre Finger drin und andere Organisationen. Und es läuft irgendwie so, dass vor Ort die NGOs irgendwie Kohle kriegen, wenn sie entsprechende Zahlen vorweisen können. Unter anderem Zahlen für Beschneidungen von Jungs. Und ja, dementsprechend versuchen die alles, das irgendwie diese Zahlen hochzutreiben. Selbst wenn sie die Eltern nicht fragen sozusagen, sondern nur in der Schule den Arzt beauftragen, dann kriegen sie ihre Zahlen da zusammen und so. Also das ist ein ganz schön perfides System geworden. Und da kann man dann vielleicht auch mal die Beschneidungspraxis der Mädchen da in Frage stellen, beziehungsweise gefährdet sehen. Denn da haben sie zwar schon einiges gemacht, aber wenn da auf Dauer diese Jungsbeschneidung so legal bleibt, dann wird da auch die Mädchenbeschneidung irgendwie nicht, ja, werden die Leute damit auch vielleicht nicht mehr zurückhalten irgendwann, ne? Warum denn unfair? Also das ist allgemein eher keine gute Entwicklung. Und die UNICEF, wie gesagt, und diese großen Organisationen fördern das, indem sie die NGOs und das Geld, das sie bekommen, an die Zahlen eben koppeln, der Leute, die da beschnitten werden. Echt übel. Das ist wirklich, also da, ist das schon Absicht oder ist es einfach nur Dummheit? Das ist doch eigentlich die Frage. Das hat sich so eingeschliffen oder so. Und die Begründung dafür ist immer noch diese komische Studie, nach der irgendwie das gut gegen HIV wäre. Was natürlich irgendwie auch Quatsch ist. Ne? Also die Leute, die sich beschneiden lassen, die glauben dann, sie bräuchten kein Kondom mehr nehmen und stecken sich jetzt recht an. Das ist nice. Ja. So, richtig gut. Das ist dann wieder Arbeit von NGOs, die beweist, dass NGO für No Good Organization steht. Wie das mal ein Bekannter von mir, der in der Ölbranche arbeitet, gesagt hat. Um Abwälzung von Regenwald für Palmöl. Nein. Der 10 zu 1 geht nicht. Die Kritik an der Linkslastigkeit von US-Universitäten wird konkreter. Ja, es der Artikel geht halt darauf ein, dass es halt dieses Ungleichgewicht gibt in bestimmten Bereichen und dass dort halt ja zum Teil ein krasser, was war es, 108 oder 102 zu 1 Democrat-Republican-Divide ist. War, glaube ich, in Anthropologie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und weiter geht man davon aus, dass in Stanford und Harvard man endlich von der Diskriminierung bestimmter Minderheiten absehen will, weil man hat ja Affirmative Action und Affirmative Action ist eigentlich nicht verfassungskonform, hat es damals aber mal durchgehen lassen und eigentlich gilt Affirmative Action auch nicht richtig für die Yale, Harvards und dort hat man einen anderen Prozess, man nimmt dann dort Charaktereigenschaften, die sehr subjektiv bewertet würden, im Endeffekt kommt dabei rum, dass halt zum Teil für die Asiaten das halt nicht so gut aussieht, in die Uni zu kommen und für die Afroamerikaner etwas einfacher. Und das Problem ist halt, dass du dann, wenn jetzt die Afroamerikaner dann mit einem schlechteren Schnitt angenommen werden, die halt oftmals in Fächer gedrängt werden, wie zum Beispiel Sport, wo halt einfach nicht so ein hoher Standard ist und das zieht sich halt durchs amerikanische Bildungssystem durch, dadurch, dass du halt es dann einfacher hast, geringere Leistung wird dann auch erbracht, weil du nicht so viel machen musst und im Grunde ist das dann... Ja, die Art, also die Leute krass. Da anhand ihrer Hautfarbe oder Geschlecht oder so einzuteilen, ist ja schlimm genug, aber dann auch noch auf so willkürlichen Kriterien basierend, ja. Die dann wirklich auch noch für geschlechtskonstituierend sein sollen oder so, oh Gott. Ja, also... Und man geht halt auch drauf ein, dass halt in bestimmten Feldern halt... einfach dieser Divide Democrat-Republican halt extrem ist. Also, ja. Ein ganz guter Artikel. Hast du wieder Westfernsehen geguckt? Neue ja. Zeitung. Wobei ich aber auch immer sagen muss, die NZZ, so, ich finde es zum Teil gar nicht so angenehm, in der Zeitung das zu lesen, was ich für richtig halte. Ich komme ja dann gar nicht mehr so kämpferisch vor als Opposition, sondern so, ich bin jetzt auch repräsentiert, so, na, so, ich weiß auch nicht. Verdammt. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so als Kämpfer gegen das System in Anführungszeichen sehen, also, ich, keine Ahnung. The Three Blind Spots of Politics, und zwar geht es in diesem Buch, also in diesem Artikel um ein Buch, was sozusagen drei verschiedene Linsen auf die Politik anwendet. Und das Buch heißt The Three Languages of Politics, Talking Across the Political Divide. Und es geht darum, dass Democrats sehen mit der Linse Oppression und oppressed, also oppressor, also dass jemand unterdrückt wird. Und die Konservativen sehen Zivilisation und Barbarei. Und die Libertären sehen halt Freedom und Coercion. Also, dass halt der Staat dich zwingt, irgendwas zu tun. Also, dass sich der Staat dir aufzwängt. Und hier in dem Artikel tut halt der Autor Ross Roberts, der auch mal einen Rap zwischen Keynes und Hayek geschrieben hat, was ganz lustig ist. Also, wenn ihr Keynes-Hayek-Rap-Video googelt, findet ihr ein lustiges Rap-Video. Und auf jeden Fall hat er hier in einem Artikel geschrieben, dass halt durch diese drei verschiedenen Linsen, die sozusagen die verschiedenen Lager anwenden, halt sozusagen auch ein Schatten entsteht, der halt nicht unbedingt bedacht wird. Und er geht halt hier drauf ein, wie das halt die Blindspots der Politik sind. Und an sich ist es natürlich extrem reduktionistisch, die verschiedenen Strömungen auch innerhalb der Konservativen oder Libertären so auf diese Linsen runterzubrechen. Aber viele der Argumente drehen sich halt so um diese drei Frames, diese drei Brillen, diese drei Art und Weisen halt die Politik anzuschauen. Und ich fand das ganz interessant. Also da habt ihr es. Lest es euch mal in Ruhe durch und den Rap, den könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Keynes Hayek Rap Video. Also. Das ist ja auch ein bisschen Teil der, wie soll ich sagen, der Taktik, wenn man versucht, Argumente zu gewinnen, ne? Dass man dann eben auch eine andere Sichtweise versucht anzunehmen, um das bessere Argument irgendwie bringen zu können. Ja, dass du halt auch in der Lage bist, so. Es gibt ja diesen ideologischen Turing-Test, wo du sozusagen dich unter einen anderen politischen Stamm mischen sollst und durchgehen sollst als einer von ihnen. Und damit kannst du zeigen, dass du halt deren Position so richtig verstanden hast und genau weißt, wovon die reden und nicht einfach nur sagst, die sind böse, die sind dumm oder die sind halt moralisch, fragwürdig. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Art und Weise, auf die Politik zu schauen. Es hat auch seine Schwächen, aber ich fand es eine ganz nette Anekdote. Mhm. Und wo wir es doch in der einen oder anderen Sendung von SJWs hatten, wir sehen hier, dass bei den Amerikanern die Studiengebühren immer weiter hochgehen. Und ein Grund davon ist, dass man Leute, die halt in den Grievance Studies, also wo man so SJW-Rhetorik lernt, dass die häufig in die Administration von Schulen gehen und dass dadurch die Studiengebühren immer höher werden und dass du dann wortwörtlich einen Beauftragten hast, der einen Safe Space bauen soll. Also, und ich finde es total interessant, dass man hier halt sieht, wie die Bubble hochgeht. Und natürlich kriegen dann manche Administratoren, die ganz oben sind, die tun sich einfach nur eigenständig sehr viel Geld einheimsen. Und das sind nicht alles nur diese Menschen, die in der Bürokratie herangezüchtet werden, die SJW-Hardcore-Ideologie vertreten. Aber es ist halt irgendwie ganz interessant, dass halt dir eine Ideologie verkauft wird, die dir im Leben nicht wirklich weiterhilft, während du viel dafür zahlen musst an den Unis und irgendwie so. Ich bin ja immer. Die Gebühren sind eine Sache, aber solche Kredite irgendwie, das sind die. Also. Ja, ich bin eigentlich immer für freier Markt, aber wenn ich mir das angucke, dann. Ja, dann läuft ja doch auch. Mit beiden Händen am Kopf, so, ich weiß nicht, und versuche dann mir die Haut runterzuziehen und zu schreien. Ein Quatsch. Da habt ihr es. Hier haben wir nochmal ein. Eine Rückblende zu der Kavanaugh-Geschichte, zu der Geschichte mit dem Supreme Justice in Amerika und zu Medien. Nämlich war es wohl so, dass der Sender NBC schon während dem Streit um Kavanaughs Nominierung über Informationen verfügt hat, dass die Leute, die Damen, die versucht haben, den Kavanaugh der Vergewaltigung zu bezichtigen, nicht glaubhaft waren, das aber nicht genutzt hat. Also sowohl bei der Frau, die ihn direkt dieser Vergewaltigung bezichtigt hat, als auch bei der Frau, die dann als praktisch Zeugin angeschleppt wurde. Und zwar war das so, dass die beide vom gleichen Anwalt vertreten wurden. Und der halt NBC ganz andere Sachen erzählt hat, als die Frau dann im Interview erzählt hat. Aber NBC hat sich auf dieses Wissen draufgesetzt und hat es nicht rausgelassen, als die Diskussionen noch am Laufen waren. Und da fragt man sich dann auch, ne, wie ist es zu Unrecht, dass der Trump sagt, die Presse arbeitet gegen mich? Oder hat er vielleicht auch ein bisschen Recht damit? Ganz kleines bisschen. Das ist eigentlich auch schon alles. Aber ja, Presse ist total objektiv und neutral und in keiner Weise irgendwie schuld, wenn irgendwas verfälscht wird. Der Bill Cosby war drauf und dran, NBC zu kaufen, kurz bevor er in den Knast gekommen ist. Ne? Hm. Ah. Interessant. Ja, ich habe ein bisschen nachgelesen, das war echt interessant. Also auch irgendwie nicht so wirklich überzeugend, dieses Urteil. Aber guck das immer nochmal nach. Hier bei dieser Karte kannst du noch ein bisschen rauszoomen, Chris, damit wir sie in voller Blüte sehen. Ich glaube nicht, dass ich das kann hier im Archiv. Ja, dann geh raus aus dem Archiv. Ich bitte dich, es ist so eine schöne Karte, die visuell darstellt, was viele Menschen umtreibt. Also es geht in der Karte um die globale Fertilität, also um die Reproduktion für die Bevölkerung. Und wir sehen halt, dass bestimmte Bereiche halt unter der also unter halt 2,1 ist und 2,1 Kinder pro Frau ist sozusagen Bevölkerungsstabilität. Und wir sehen halt hier viele verschiedene Bereiche, die halt unten drunter sind. Und Afrika ist natürlich dabei, viele Kinder in die Welt zu setzen. Und interessanterweise gibt es dazu auch eine Studie, die halt davon ausgeht, dass, also die ist noch nicht völlig ausgereift und man braucht mehr Daten dazu, aber sie geht davon aus, dass in den Ländern, wo die Geburtenrate stark gesunken ist, dass sozusagen die Grundlage für eine hohe Fruchtbarkeit, die ist zum Teil auch genetisch bestimmt. Und Genetik ist kompliziert und du hast immer verschiedene Cluster an Genen, die zusammenwirken, damit sozusagen ein Trait, eine Eigenschaft besonders hervorsticht. Aber man geht davon aus, dass dadurch, dass halt in vielen Ländern die Rate komplett unten ist, dass nach einer Zeit eben nur noch die Kinder halt sozusagen zur Welt kommen von Eltern, die halt genetisch in die Richtung neigen, mehr Kinder in die Welt zu setzen und dass über einen längeren Zeitraum dadurch die Geburtenrate wieder nach oben springen wird, weil sich nur die Gene durchsetzen innerhalb der Gesellschaft, die für eben eine hohe Geburtenrate verantwortlich sind. Und ich pack den Link zu dem Artikel auch noch in die Quellen. Es ist ganz interessant, aber es ist halt auch noch shaky ground science. So, also ja, aber ich fand es ganz interessant auf jeden Fall. Also ich finde interessant, dass Irland und Island die einzigen Länder in Europa zu sein scheinen, die ein bisschen rausstechen. Ich meine, bei den Iren okay, da verstehe ich das, aber bei den Isländern ist mir das noch ein bisschen unklar. Und es heißt ja auch immer, dass Russland so, ich weiß nicht so. Das ist wegen der Temperatur, die müssen so viel kuscheln immer, weißt du? Weißt du, in Russland heißt es ja immer so, ja, die wehren sich ja gegen das ganze Schweinesystem und so. Und ja, in Russland sieht es halt auch nicht unbedingt besser aus von der Geburtenrate. So, auch wenn sie sich isolieren und böse NGOs aussperren und alles und so, die ja den Verfall der Gesellschaft bringen sollen. Also Russland sieht auch nicht so gut aus. Und apropos nicht gut aussehen, Musk meinte, 20 Millionen Dollar Tweet was worth it. Und ich finde das eine gute Einstellung. Ja. Weil er doch angekündigt hat, eventuell die Firma nicht mehr public zu haben. Also er will sie abmelden von der Börse und das hätte er nicht tun dürfen, das so zu kommunizieren. Und da muss er jetzt ein bisschen Geld zahlen. So. Unserem, ja, Subventionsmilliardär. So. Oh Gott. Wer hat das denn geschrieben? Ja, das ist ein Artikel über NPCs aus dem Cicero. Und ja, es geht halt eben darum, dass wir alle NPCs sind. Also der Autor meint quasi, dass es schon seine Daseinsberechtigung hat, dieses Meme sozusagen. Hat's auch. Weil ja absolut quasi alle Leute irgendwie so das nachplappern, was in ihrer Bubble halt irgendwie geredet wird. Also den Begriff Bubble benutzt er zwar nicht, aber halt irgendwie in der Gruppe, wo man sich irgendwie bewegt, ein Stück weit. Und insofern sind wir quasi alle NPCs und die Diskussionskultur lässt sich quasi gar nicht verbessern, weil ja, es halt gehört halt dazu, das Problem. Kann man halt nicht anders machen. Ja, das die Sache mit den NPCs, das Meme geht ja zurück auf einen Artikel auf einen wissenschaftlichen Artikel, der ja mit, sagen wir mal, ein bisschen schmutziger Wissenschaft im Sinne von keine hohe Sample Group und alles jetzt nicht so, brauchen wir jetzt nicht so krass ernst nehmen, die Wissenschaft dahinter, sage ich jetzt mal salopp. Aber man hat halt Menschen gebeten, an verschiedenen Zeitpunkten pro Tag aufzuschreiben, was sie denn machen, so geistig, körperlich, was so, wie es denn aussieht. Und man hat festgestellt, dass ein gewisser Prozentsatz von Menschen keinen inneren Monolog hat, der sich auch keine inneren Dinge vorstellt, der keine Bilder sieht vor sich und so. Und die Menschen, die keinen inneren Monolog haben, die tun dann sozusagen nur Sprichwörter aufnehmen und ist dann wie in so einem Videospiel der Non-Player-Character, der einfach nur 3-4 verschiedene Sätze sagen kann und die wiederholt er. Und wenn man das weiterspinnt, dann kommt man sozusagen auf den Gedanken, dass wir verschiedene Ideologien, politische Ausrichtung, Geschmack und so, dass das alles so ein bisschen NPC-mäßig ist mit festgelegten Bahnen und dass dann mehr Menschen NPCs sind, wie in der Studie angegeben, aber sozusagen das originelle Meme hat sich mehr um die Studie gedreht und da gab es auch einen interessanten Post von jemandem, dass er die Theorie hat, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Seelen gibt und die Menschen die Evolution ausgetrickst haben und dass es jetzt mehr Menschen gibt wie Seelen und dass halt sozusagen die NPCs, die halt keinen inneren Monolog haben, keine Seele haben. So, aber ist halt da, ja, Schan-Kultur, so, da ja, habt ihr es. Ja, ein bisschen übertrieben, aber ich finde, es mich erinnert das auch ein bisschen an, ihr seid doch alle Individuen oder so. Ja, ne, ich nicht, ne? Ja, ich meine, klar, ist übertrieben. Also alle weißt NPCs, du, ja. Das Ding ist ja auch, bei Google siehst du ja schon, dass NPC als Meme mehr gegoogelt wird wie Cat-Videos. Und das Ding ist halt, dass das Meme deswegen so explodiert ist, weil sich halt viele Menschen so krass aufgeregt haben. Also, und das Ding ist halt, ja, die Menschen regen sich auf, nachdem er sehr lange sagt, alles russische Bots, alles kontrollierte Opposition, und dann kommen Leute an und sagen NPC, und dann ist das plötzlich, weißt du, aber das Meme wird auch bald tot sein. Also, entmenschlichend hat man das genannt. Entmenschlichend. Ja. Aber ich, also, es hat ein hohes Potenzial, länger da zu bleiben, aber ich frage mich halt auch, wie schnell das, halt zerstört wird, so als Meme, so. Weil im Grunde, wenn ein Meme nicht als Hasssymbol gebrandmarkt wird, dann verliert das halt schnell den Wert, weil halt nicht genügend Menschen sozusagen, es ist nicht spicy, so, ich weiß nicht. So. Ja. Spicy ist auch die schottische Polizei. Die hat hier applaudiert, wird hier von Amy Chu, einer progressiven Comic-Autorin, und die hat hier diese vier Dinger veröffentlicht. Rassisten, droht ihr Menschen wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Hautfarbe? Arbeitet ihr mit Sprache, die so böse ist, dass sie den Menschen Angst macht, ihre Häuser zu verlassen? Euer Hass hat hier keine Heimat. Bla bla bla, euer Schottland. We are calling you out and calling the police. Hate crime. Report it to stop it. Unsere Zuschauer in den östlichen Bundesländern werden sich jetzt sicher ein bisschen peinlich erinnert fühlen an die DDR. Report it to stop it. Könnte auch vom MFS sein. Okay, Rassisten, das verstehe ich noch, aber wenn du jetzt noch eins runterscrollst, kommen dann die sogenannten Bigots und da geht es um Religionskritik. Also man darf Leute nicht angreifen wegen der Klamotten, die sie tragen, zum Beispiel ihren religiösen Klamotten. Du magst kein Vertrauen in Respekt und Liebe haben, aber wir haben dieses Vertrauen. Deswegen, wenn wir deinen Hass sehen oder hören, melden wir dich. Ende der Durchsage. Dein Schottland. Also, ja, also wieder mal, Religionskritik ist Hass und da muss man dann ganz klar die Leute am besten gleich, denke ich, verhaften oder so. Ich weiß nicht, wie ich mir den Schott so vorstelle. Das gibt es dann auch noch hier für Homophobie und ich weiß nicht, was das letzte war. Transphobie, okay. It's right to push transgender people around in clubs. Also, wie oft kommt das vor? Wie groß ist das Problem? Kann ich Zahlen haben, Schottland? Habt ihr da eine Epidemie oder werden die mehr geschubst als andere Leute? Und ist es wichtig, nur die Frauen, den Kellnern den Rock. Ist es wichtiger, halt die zu schützen oder müssen die besonders geschützt werden oder sollten nicht alle Menschen irgendwie, wenn sie im Club sind, nicht rumgeschubst werden? Das sind alles so Fragen, aber ja. Großbritannien entwickelt sich immer mehr zu dem, was George Orwell vorausgesagt hat. Soll das offiziell sein? Ist das staatlich oder was? Charlotte? Ja. Steht doch, standen drunter die Logos von der schottischen Polizei. Und so. Aus Scotland Org. Mutig bin ich nicht. Wenn man sagt, dass im Koran steht, dass der Mohammed seine Aisha hatte, die sehr jung war, dann ist das Hassrede. Das steht nicht im Koran übrigens, Amy. Das ist eine Überlieferung. Nicht im Koran. Das muss schon genau sein. Ja, die gehen auch auseinander, die Ideen darüber. Aber volkstümlich, das Anerkannteste ist sozusagen die Geschichte mit der Sechsjährigen, die er mit 9 Jahren zum ersten Mal aber es ist kein Koran-Kram ist, oder kein offizieller. Ja, kein Koran. Hatte ich durcheinander gebracht. Es ist ja gut, dass du mich da berichtigst. Der Iman Kavali, wie heißt der nochmal? Der Iman of Peace, der hat ja auch mal gesagt, dass die Geschichte deswegen im Alter immer weiter runtergeht, weil man ihn ehren wollte damit, dass sie Jungfrau war, dass sie aber tatsächlich viel älter war. Und eine iranische Freundin von meiner Ehefrau, die meinte mal, dass es eine Geschichte ist, die von Juden erfunden worden ist, um den Islam zu beschädigen. Also, so, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, aber generell ist über dieses Thema zu sprechen, Hassrede nach Menschenrechten im europäischen Rahmen. Und da gab es jetzt ein Urteil und ich finde das fragwürdig, dass man das so durchdrücken möchte. Also, ja, und es ging ja wieder um den öffentlichen Frieden, so wie mit dem deutschen Anti-Blasphemie-Paragraphen, den wir haben ja auch. Wenn du jeden Bullshit verpflichtest, hast du aber auch keinen öffentlichen Frieden eben mehr. Der 168 StGB ist es, glaube ich, in Deutschland. Und da wurde ja quasi diese Person irgendwie verknackt in Österreich, aber nach dem österreichischen Pendant dazu. Und weil sie den Pädophil genannt hat. Und das wurde jetzt halt von dem Gericht, von dem Menschenrechtsgericht sozusagen bestätigt, dass also das österreichische Gericht da im Recht war, das gesagt hat, dass das hier irgendwie das Zusammenleben und den Frieden irgendwie gefährdet und irgendwie die Religion herabsetzt oder so. Und das ist schon ziemlich, also wer sich sowas durchliest und dann irgendwie da keine Angst kriegt, also der ist meistens noch einfach fehlinformiert, weiß nicht, was abgeht. Weil das ist das Übelste und das will ich auch den Leuten auf jeden Fall, zum Beispiel diese Woche das Interview gehört mit dem David Frum, heißt das, glaube ich, so ein konservativer Journalist. Und der hat halt auch so gemeint, von wegen, ja, wenn die Leute schon ankommen und irgendwie sagen, so Redefreiheit, so, dann weiß ich schon genau, jetzt kommt irgendwas, was richtig schlimm ist, irgendwelcher Hass und so ein Zeug. Und wo ich mir auch dachte, ey, Alter, überleg dir einfach irgendwas, was du unbedingt sagen willst und dann stell dir vor, das wäre in Gefahr, weil im Zweifelsfall ist das genau das, was passieren wird. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem auch erst The Strange Deaths of Europe, Immigration, Identity und Islam von Douglas Murray gelesen und dann die News noch so zu sehen, war irgendwie recht interessante Erfahrung. Also das Buch hat mich jetzt auch nicht unbedingt krass beeindruckt, ist auf jeden Fall ein gutes Buch, kann man lesen, aber vieles von dem, was im Buch steht, hatten wir auch schon irgendwo mal in Streams bei uns so. Und aber einfach diese News, das einfach so hinzunehmen, also ich habe mir überlegt, dass ich mir genau das raussuche, was die Frau gesagt hat, und es auch nochmal sag. Und mir ist es im Idealfall dann egal. Ich müsste es mit meiner Frau absprechen, aber mich da verklagen zu lassen, ich weiß nicht. Ich hätte darauf Lust. Weil es kann nicht sein, dass sowas stattfindet. Also es ist, ich weiß nicht. So, das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Nein, Religionskritik braucht man. Sorry. Das ist der Anfang vom sozialen Frieden, der ruiniert wird durch falsche Toleranz. So. Die werden ja schon mit Samthandschuhen angefasst die ganze Zeit. Ja. Da passt ja auch ganz gut zu, diese Geschichte, dass die Petition gegen diesen International Compact for Migration von der UNO, die an den Bundestag abgegeben wurde, dass die auf der Seite des Bundestags für Petitionen halt nicht erscheint, mit der Begründung, dass sie Petitionen, die geeignet sind, den interkulturellen Frieden zu stören oder, ja, oder zu bedrohen, dass die halt da nicht gezeigt werden müssen. Da frage ich mich auch, wie weit noch bis zur Diktatur im Endeffekt? Also zumindest was bestimmte Gebiete angeht. In meiner Ansicht nach ist die Einschränkung vom Overton-Window, was du hier mit vornimmst, ein Garant dafür, dass wir soziale Probleme nicht ordentlich besprechen können, die, ich will jetzt nicht sagen, das wird zu einem Bürgerkrieg führen, aber wenn mal es richtig klatscht auf der Straße, wird man sich an diese Punkte erinnern können und sagen, irgendwo da hat es angefangen, dass wir die Sachen nicht mehr ordentlich bedacht haben, die in unserer Gesellschaft passieren. So. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Bürgerkrieg schlittern, aber meine Güte, das ist ein richtig schöner Anfang von einem Ende, wenn man sich's ausdenken möchte. So. Und ich hatte richtig harte Wut, als ich das gesehen habe. Als ich diese Überschrift gesehen habe, dachte ich mir, bitte lass es Fake News sein. Bitte lass jemanden irgendeine Sache zu hart aufblasen. So, bitte. Aber nein. Ja, schon wahr. Also, wie gesagt, das Ding mit dem David Frummert hat mich halt auch richtig genervt, weil er halt auch so meinte, so, ja, es kann ja jeder irgendwie schreiben, was er will und sagen, was er will und tralala, wo ich mir auch dachte, Alter, ja, zum einen bist du aus Amerika, zwar nicht, ich glaube, der ist Kanadier, kein US-Amerikaner, aber trotzdem, du bist halt kein Europäer, also, ne? Das ist schon mal das erste Ding. Aufpassen. Und dann, weil das ja so hingedreht hat, so nach dem Motto, als ob alles irgendwie, wenn die Leute von Redefreiheit reden, dass ja nur irgendwelches Zeug wäre, wofür man sich schämen muss quasi, ne? Also halt irgendwie Holocaust-Leugnung oder irgendwie den Leuten sagen, dass man sie scheiße findet, aus irgendwelchen Gründen, guten oder schlecht begründeten Gründen. Und ja, fand ich halt so ein bisschen naiv. Und das fällt mir aber auch häufiger auf im Moment, dass diese mit diesen auf jeden Fall Leuten, die so ein bisschen schon jahrelang da irgendwie drin sitzen im Journalismus und so und auch so ein konservatives Ding irgendwie haben, dass das alles so bei denen noch gar nicht richtig auf dem Radar irgendwie erschienen ist. Also so nach dem Motto, ja, das sind ja nur irgendwelche Leute, die sich da so ein bisschen aufregen, aber das ist ja alles nicht weiter schlimm. Aber genau, die ganzen, ich glaube, sie könnten noch die Art in Ruhe kriegen oder so. Die ganzen Sachen gehen halt immer Stück für Stück immer weiter. Ne? Also es sind alles kleine Schritte, das ist jetzt auch wieder so ein Schritt. Und ja, es geht auf jeden Fall nicht in eine gute Richtung. Und also, tut mir leid, braucht mir keiner erzählen, dass das irgendwie nicht nötig wäre, irgendwie zu sagen, Redefreiheit oder darauf zu pochen oder so, wenn man immer wieder solche Beispiele hat von Dingen, die einfach objektiv sagbar sein müssen und wo irgendwer dann sagt, so, nee, das geht jetzt aber nicht wegen irgendwelchen metaphysischen Konzepten von Würde und verletzten Gefühlen und was weiß ich nicht was. Ja, im Gesetz stehen ja auch so geile Sachen wie Verächtlichung machen oder so. Ja, genau, ja. Mir ist da der Begriff Schlafwandler eingefallen. So, also ich habe über den Artikel reflektiert, habe, als ich ihn dann gelesen habe. Mir ist so Schlafwandler. Das ist eine Richtung, eine Entwicklung, die einfach schlecht ist und in eine ganz falsche Richtung geht. Also, aber ja. Die NPCs laufen eben mit. Report, The Simpsons to ditch Apu. Source says show will drop him altogether. Die ja. SJW sind aufgeblasen, die gibt es nur an der Uni. Wie man bei Apu sieht. Nicht, dass die Simpsons noch wirklich relevant wären oder so, aber ja, ich finde es zutiefst deprimierend, diesen unschuldigen Charakter Absolut. Als rassistischen Stereotyp und was weiß ich. Ich meine, wollen wir aufhören, überhaupt zu lachen? Ist das das, was ihr wollt? Oder wo genau soll das hingehen? Ja, glaubt ihr, das Dingen, was ist, Unterschiede wahrzunehmen, was ist der Hausmeister Willy hier, der Schotte? Ja, aber der ist doch nicht braun genug. Weißt du, ja. wenn der Charakter nicht braun genug ist, kann es kein Rassismus sein. Bei Willy passt alles. Bei Apu muss man kriegt man den Vogel, weil der Apu ein hart arbeitender Inder ist. Wow, ja, der amerikanische Traum verkörpert er doch. Er geht dorthin, er hat seine Vishnu-Statue und er arbeitet 96 Stunden, bis er glaubt, dass er ein Kolibri ist und zeigt dann stolz das Video, wo er 4 Tage durcharbeitet. So, was ist daran schlecht oder stereotypisch? Ein hart arbeitender Migrant. Wow, Rassismus. Weißt du? Ja, aber auch dieses Getue, dass halt der Sprecher halt weiß oder Latino oder was der ist, der Hank Azaria, das muss dann auch irgendwie, wenn, muss das ein Inder sprechen und was, habt ihr sie noch alle? Seid ihr wirklich so dumm? Ich habe das ja schon mal auf Twitter irgendwie so von wegen, ja, es dürfen nur noch Schwarze spielen, nur noch Transsexuelle spielen und nur noch Zauberer dürfen Gandalf spielen. Ja, weil und nur noch Weiße dürfen böse Helden spielen. Weißt du? Bösewichte. Weil Gründe. Ich finde auch, dass die Simpsons nicht mehr gelb sein sollten. Das ist ein Affront gegen die chinesische große Nation. Ja. Die sollen genau. Jetzt alle auf Hautfarben runterbrechen. Ja. Damit das. Wobei der Anfang vom Ende bei den Simpsons, den kann man auf die Folge mit Armin Tom Samrian zurückverfolgen, finde ich. So. Mit von da an ging es langsam und stetig nach unten. So. Wo der Rektor ein Doppelgänger war. Aus ja, ich finde halt, man hätte irgendwann halt einfach mal Schluss machen sollen. Ja, ich fand den zweiten Film am schlechtesten. Das war für mich so ein Tiefpunkt. Zweiter wo Film? Wo Marge irgendwie Schluss machen wollte oder so. Was der erste Film? Zweiter Film? Ich glaube, es war ein zweiter Film. Es gibt doch nur einen Film, oder? Okay, aber das eben der Film, ja. Es gab nur einen Film. Ja, wo sie eben wie sich trennen wollte oder so. Spider-Schwein. Ja, aber ich meine, ohne Apu wären die Simpsons auch nicht das, was sie heute. Ich meine, die leben von Karikaturen, die leben von Barney, dem Säufer, die leben von Mo, dem grantigen hier Barkeeper, die leben vom gierigen, ekligen Mr. Burns und vom schwulen Mr. Smithers. Dieses Ding besteht nur aus Klischees, weil Klischees Humor universell machen. Also, weil wenn Apu spricht, weiß jeder, dass es ein Inder ist. Ne? Einfach, weil er so spricht, wie er spricht. Und Humor entsteht nur mal aus Unterschieden und nicht daraus, dass alle gleich sind. Oh, ey. Könnte ich mich so aufregen. Ja, haben wir denn überhaupt noch ein paar interessante Figuren dann in der Serie so ungefähr? Barney der Säufer, ja, okay. Ich hatte auch mal eine Katze. Sie muss irgendwo hier sein. Wir haben noch Ausländer dabei, sagen wir mal so. Sind sie noch divers? In Amerika sind nur alles Ausländer. Ja. Ja, wie gesagt, also Krusty ist ein Jude. Ich meine, dass da noch niemand irgendwie Alarm geschlagen hat. So böse, wie der manchmal ist. Ja, so geldgeil. Ja. Schlimme Vorurteile. Apu. Apu na hasapi ma petilan. Also ich gucke es aber auch schon länger nicht mehr, Simpsons. Ne? Nee, schon ewig nicht mehr. Also, vielleicht sollte ich mal wieder, keine Ahnung. Solidaritätsgucken für Apu, aber. Sind aber auch gut angeworfen, die Quoten schon lesen. Und wenn Fox es schafft, halt vor so einem Blödsinn einzuknicken, dann sollen sie mich eigentlich auch mal am Arsch lecken. Ganz ehrlich. Was soll dann erst Family Guy sagen, verdammt nochmal? Oh. Ja, wobei ja. In Family Guy ist doch auch so, wo es doch drum ging, dass was war's, wie nazihaft Disney war. Und ja, dann wo sie durch die Zeit reisen und durch die Dimensionen und in die Disney-Dimension kommen, wo alles super ist, bis der jüdische Nachbar an der Tür klingelt und alle kriegen lange Zähne und Blut und erlaubten Augen und so. Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Info jetzt auch hundertprozentig korrekt ist, aber ich habe irgendwo gelesen, dass sozusagen die Gerüchte um Disney herum, dass er Antisemit ist, nach einem Streik der Schreiber, der Writers Guild kam. Und dass die sich darum gekümmert haben, dass sein Ruf in die Richtung ruiniert wird. Also ich habe das aber auch nicht nachprüfen können, ob jetzt diese Gegenbehauptung hundertprozentig stimmt. Also hatte ich aber ich mal gehört, gelesen. Diese Behauptung über die Schreibergewerkschaft, die stammt von Disney, der versucht hat. Das ist ein Ruf. Naja, ich meine halt nur so, weißt du, du hast dann so ein Bruchstück von der Information und dann denkst du dir so, ja, wie überprüfe ich das jetzt bitte, weißt du, ich keine Ahnung. So. Ja, Leute da draußen, ihr solltet in den Wald gehen, auf jeden Fall, und euch nicht gendern lassen und fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet, würde ich behaupten. Ja. So, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Haut rein, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Kein Fußbreit den Normalitären!